herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot, alle Angebote des letzten Jahres. Das ist nämlich der Best of 2016 Podcast. Und wir reden jetzt über alle Filme, die wir 2016 gut fanden oder auch nicht gut fanden. Und es sind eben auch ein, zwei Sachen dabei, wo ich keine Kritik zu gemacht habe. Also definitiv noch ein paar Überraschungen mit dabei, behaupte ich mal. The Topper Offer. Dieses Mal bin ich nicht alleine, Gott sei Dank, immer zum Jahresende finde ich dann immer ein bisschen Unterstützung und habe zwei Tobis dabei. Die kennt man auch, wenn man sich alle Podcasts schon angehört hat, aber anders vorstellen macht eigentlich nicht so wirklich Sinn. Wir haben Tobi und Tobi und ihr müsst dann an der Stimme erkennen, wer jetzt wer ist. Also ich bin der gut aussehende Tobi. Dann bin ich voll der andere Tobi. Mist. Ja gut, jetzt schauen wir einfach mal. Wir haben da jetzt keine, glaube ich, keine richtige Reihenfolge. Also ich werde schon am Schluss klar sagen können, was mein Lieblingsfilm des Jahres war. Aber ansonsten ist alles bei mir sehr durchgemischt. Da gibt es jetzt nicht irgendwie ansonsten kein Ranking bei mir. In dem Sinne, ich glaube bei euch auch nicht wirklich. Nee. Naja. Ja gut, ich weiß nicht, mit was wir anfangen sollen. Ich fange auf jeden Fall nicht mit dem an, der mein Lieblingsfilm war, auch wenn es so mit der erste war, den ich dieses Jahr gesehen habe. Aber das haben wir ja schon damals im Podcast gesagt. Was ich auf jeden Fall dieses Jahr unter anderem sehr gut fand, war Raum. Der war natürlich bei den Amis schon vorher. Aber bei uns kam Raum, glaube ich, im März raus. Mhm. Hast du ihn gesehen? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Du hast keinen hatten gesehen von euch? Nee. Das war ja dieser Film, wo es um eine Frau ging, die mit ihrem Kind in, weiß nicht, in 4 Quadratmetern lebt und ja, also gekidnappt wurde. Und dieses Kind wird in Gefangenschaft geboren. Also eigentlich wirklich original Fritzl-Story. Nur eben, dass dieses Kind nichts anderes kennt und sie diesem Kind, damit dieses Kind nicht verstört wird, erklärt hat, dass es nur diesen Raum gibt. Also der weiß nicht, dass die Welt größer ist als diese 4 Quadratmeter oder was das sind. Und den fand ich auf jeden Fall richtig gut. Hat man dann eben in den Oscars schon mitbekommen gehabt. Ich glaube, da hat sie einen Oscar gewonnen oder so, die Hauptdarstellerin. Eben, also ist jetzt auch kein super Geheimtipp oder so, aber war einer, den ich auf jeden Fall mochte. Und dieser Junge, den glaube ich, wird man noch ein paar Mal sehen. Jacob Tremblay, glaube ich, heißt er. Auch so wie ein Mädchen in dem Film. Genau, weil er so lange Haare hatte. Und den, irgendwo war er jetzt auch nochmal drin, in einem ganz schlechten Film. Shut In, glaube ich, ist er drin. Ganz schlechter Horrorfilm, der jetzt gerade läuft. Und, aber der Schauspieler selber. Welcher war das? Shut In ist ein kleiner Junge dabei, nur einmal. Das okay. Ist dieser mit Naomi Watts, der läuft jetzt gerade. Gestern ist er jetzt mit Robles gewechselt. Naomi Watts gibt's noch? Nein, das ist mit Naomi Watts. Weiß ich nicht, sie spielt irgendwo mit. Da machst du dich hier unbeliebt, das ist einer unserer Lieblingsschauspielerinnen. Tobi liebt Naomi Watts. Aber der Junge war ganz süß bei den Oscars auch. Ja genau, eben, war auch sehr niedlich in seinem Smoking. Kann man ihn kennen, jeder, der die Oscars gesehen hat, hat den Jungen wahrscheinlich 10.000 Mal gesehen. Aber er war auch nicht nominiert, oder? Er war einfach nur da. Wo man eigentlich sagen muss, im Nachhinein habe ich schon gedacht, also der Junge war wirklich, wirklich gut. Der hätte auch eine Nominierung verdient gehabt. Also das machen sie ja nicht so gern bei Kindern. Aber der war einfach richtig gut, vor allem dafür, dass es ein schwieriges Thema ist. Also der konnte ja gar nicht im vollen Maße wissen, was er da spielt. Mhm. Weil das hätte ihn ja einfach nur verstört. Das ist wie das Babadook-Kind, wenn du dem jetzt erklärt hättest, was er da wirklich gespielt hat. Das Kind ja völlig traumatisiert gewesen. Also eben. Also, und das muss man mal bedenken, dass diese Kinder dann trotzdem, dass man dann trotzdem so eine Darbietung von denen kriegt, obwohl die gar nicht wirklich wissen, was sie da unbedingt spielen. Ich weiß nicht, ob wir Reihe ummachen sollen, also eben, weil ich habe keine besondere Reihenfolge ansonsten. Ich fährt einfach nur auf im Grunde eigentlich. Wir können ja gleich mal bei den Oscars bleiben und Son of Saul. Ja. Habt ihr den gesehen? Ich hab ihn gesehen, ja. Wie war da, was ist deine Meinung dazu? Also ich fand ihn jetzt nicht so Bombe. Ja, sagen. Okay. Also, war mir jetzt nicht sicher, ob du da unter den Besten den siehst oder eher unter den Schwächeren. Nee, aber. Ich fand ihn auch, das war auch so ein overhypter Film. Ich habe ihn gesehen und dachte mir so, oh, da kommt jetzt sicher gleich voll. Also er war schon sehr deprimiert, das haben sie hingekriegt. Also das war ja, gut, aber wie Holocaust. Du kannst eben. Halt nicht deprimiert sein, ich weiß. Eben, das ist natürlich. Das ist eben, da muss man sagen, dass die Thematik halt schon so, ja. Du musst schon einen Uwe Boll einen Ausschnittsfilm machen, damit das nicht deprimierend ist. Ja, das stimmt. Das wird der wahrscheinlich hinkriegen. Hat nee, eben, der war auch echt overhyped. Hat er schon hingekriegt. Wie, Uwe Boll hat einen Ausschnittsfilm gemacht. Ja, Ausschnitt heißt er. Wie, der heißt wirklich Ausschnitt? Ja, er spielt sogar einen KZ-Aufseher, der die Juden dann in eine Gaskammer führt. Er selber, ja. What the hell? Und das wird dann irgendwie zum Actionfilm oder das kommt dann Zombies vor? Nee, es ist so halb Spielfilm, halb Dokumentation. Es ist echt nicht gut. Also er wollte einen ernsthaften Film aber machen eigentlich. Ja, steht das ja so. Immer. Ach so, ja, okay, aber auch mit einer ernsthaften Idee dahinter. Also ja, genau. Der Plot war ernsthaft, okay. Genau, also ein neues Meisterwerk. Muss ich mit euch aufschreiben? Ausschwitz. Versteckte Perle, die ich noch nicht gesehen habe. Ausschwitz von Uwe Boll. Ja. Mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe den doch gesehen. Das war, der war auch in einem anderen Format, oder? Kann das sein? Der ist aber Son of Saul, der war so, war das 4:3 Aber es gab viele so Longtakes. Und ganz viele Untertitel, oder? War schon ein bisschen kantig. Ja, genau, weil die halt alle auf, weiß nicht, Ungarisch oder so gesprochen haben. Aber ich kenne mich auch, dass der nicht, der war nicht 16:9 oder was auch immer. Ich glaube, dass der so ein bisschen eher so 4:3 altes Fernsehformat, so kam er mir vor. Das ist schon das Quadrat. Ja, es war eben nicht richtig quadratisch, weil das... Ja, ich meine, weil das im Podcast schon mal war. Okay, passt schon. Ich muss jetzt erklären. Oh, wir haben doch schon mal über, was ein Quadrat ist. Ja, stimmt, die ästhetische Form des Quadrats. Genau. Ja. Das ist dann eher was für die Langzeit. Stimmt, das war, als wir über Mami geredet haben. Und gesagt, oh mein Gott, die unglaubliche Ästhetik von Instagram-Formaten. Nee, Stimmt, das war auch dieses Jahr noch, ne? Ja. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, noch 2-3 Mal gesehen. Noch eine Sache, die ich gesehen habe, die jetzt auch nicht unter meine absolute Top-Liste kommt, aber der trotzdem nicht schlecht war, Midnight Special. Weiß nicht, ob du den noch gesehen hast. Ich habe mir gerade erst heute Take Shelter auf Blu-ray nachgekauft, obwohl ich ihn auf DVD schon hatte. Weil bei manchen Filmen mache ich das. Genau, ja, ich bin ja Sammler. Also ich habe das dann schon gerne im Regal stehen. Und das war tatsächlich ein Film, der war es mir wert, den neu zu kaufen, um noch ein bisschen mehr Qualität rauszuholen. Und Midnight Special ist eben auch wieder Michael Shannon, den hat er, glaube ich, in jedem Film, den Hauptdarsteller. General Zod, muss man für manche vielleicht, ist der korrekte Name, der heißt gar nicht mehr Michael Shannon. General Zod. General Zod, ja. Auf jeden Fall geht es darum, dass er mit seinem Jungen auf der Flucht ist, weil sein Junge ja von der Sekte irgendwie benutzt werden soll. Aber man weiß eigentlich gar nicht wirklich, was los ist. Irgendwie die Sekte ist hinter diesem Jungen her und man begreift dann eigentlich recht flott im Film, dass der Junge irgendwie schon übernatürliche Fähigkeiten hat. Also streng genommen ein Superheldenfilm oder so, aber halt wirklich mal anders. Also eben, es wird auch nicht erklärt, was genau der Junge kann irgendwie. Also einfach nur extrem viel Energie, die der ausschüttet oder was auch immer. Sehr schöne leuchtende Augen hatte. Ja, genau. Also die Effekte sind nicht so mega, aber eben, es war halt auch ein kleiner Film. Aber war nicht schlecht. Also eben, es ist immer schwierig mit Take Shelter, war, finde ich halt echt ein Meisterwerk. Und Take Shelter war bisher auch sein Bestes. Ja, eben. Und dann, wir haben Matt, glaube ich, zusammengeguckt. Und den fand ich auch jetzt nicht so. Eben, Matt fand ich nicht gut. Und dann habe ich den gesehen und dachte mir so, jetzt ist ja dann in, glaube ich, ein, zwei Monaten oder so, ist Loving dran. Mhm. Das ist jetzt auch mal nicht... Das ist ja auch von ihm. Genau. Ja, ich dachte mir schon. Und deswegen mal gucken. Aber auf jeden Fall gute Schauspieler. Und eben, war nicht schlecht, war kein schlechter Film. Aber es ist immer, wenn man mit Erwartungen reingeht, dann hält es dem oft nicht so ganz stand. Und das hat Midnight Special auch nicht so ganz getan. Wobei ich immer gerne Kirsten Dunst sehe. Eben, und an sich auch Joel Edgerton war in dem Film, der ist jetzt auch eigentlich mittlerweile in richtig guten Filmen drin und so. Der spielt auch in Loving den. Genau, der spielt ja die Hauptrolle. Ne? Ja. Und auf jeden Fall auch auch kein schlechter Film, also wenn ihr den verpasst habt damals, aber da habe ich, glaube ich, auch einen Podcast zu gemacht, kann man sich schon auch mal angucken, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du das... Ja, ich hab einen Film hier, und zwar habe ich mich nicht ganz so gut vorbereitet, aber ich habe eine Liste mit den erfolgreichsten Filmen in Deutschland. Oh, ja, und jetzt könnt ihr beide einmal kurz einen Film raten. Was glaubt ihr, was der erfolgreichste Film in Deutschland war? Aber ist nur deutschsprachige oder alles? Nee, schon auch nur in Deutschland. Der erfolgreichste war, ich habe mir die Liste gestern angeguckt. Moment, ich weiß es gleich. Ich würde automatisch Willkommen bei den Hartmanns oder Hunde. Willkommen bei den Hartmanns ist tatsächlich auch noch ganz weit oben. Zoomania. Richtig, Zoomania ist tatsächlich der erfolgreichste Film in Deutschland dieses Jahr gewesen. Krass. Ja, der war auch in den USA sehr erfolgreich, oder? Hat schon so mitbekommen. In den USA ist findet Dory der erfolgreichste Film. Oder international, nee, in den USA, stimmt. International ist nochmal anders. Aber du hast ihn ja gesehen, du hast ihn auch gesehen, Zoomania, ne? Nee, hab ich nicht. Nee? Doch, ich hab Zoomania gesehen. Ja, ich bin jetzt kein großer Disney-Filmgucker, aber man kann dem Film durchaus was abgewinnen als älterer, ich sag mal, 6 plus auch noch. Aber ich fand jetzt auch nicht sowas, was man unbedingt gesehen haben muss, weil er irgendwie eine tiefe Message hat. Er verarbeitet halt so ein bisschen die Themen Rassismus und eben es sind sprechende Tiere und es ist ganz witzig, aber es ist jetzt kein... Ich hatte gehört, dass das Thema Rassismus richtig komplex eigentlich da drin ist. Ja, schon, es ist schon mit drin, aber komplex würde ich das jetzt nicht nennen. Also für einen Kinderfilm mag es komplex sein, aber es ist jetzt nicht so, dass man da tiefsinnige, also ich zumindest keine tiefsinnigen Analysen draus machen wollen würden. Nee, im Nachhinein hatte ich so gedacht, vielleicht wäre das einer für mich gewesen, weil ich eben auch nicht so der Animationsfilm-Fan bin, aber der tatsächlich, also eben die Themen klangen so komplex, dass ich mir dachte, okay, vielleicht sollte ich mir den dann doch irgendwann mal anschauen. Mache ich vielleicht auch irgendwann, aber habe ich auch nicht hingekriegt dieses Jahr. Ich habe einfach so eine Phobie gegenüber Animationsfilmen. Also ja, diese Computeranimation. Die kommen schon sehr viele so Animationsfilme mit sprechenden Tieren. Also wenn aber ich habe diese Top-Liste. Genau, wollte ich gerade sagen, wir können die Liste weitergucken. Sing dabei, Pets kommen auch, also das sind halt alles irgendwie Sing. Findet Dory, Pets, Zoomania, Ice Age. Ja. Von Dschungelbuch ist im Grunde ja auch animierte Tiere. Ja. Also eigentlich. Das verstehe ich nicht. Wieso macht man denn ein Remake von dem Zeichentrickfilm, wo dann 99% davon animiert sind? Ja. Aber es sagt ein bisschen was über das Kino ja aus, oder? Wenn die erfolgreichsten Filme in Deutschland, also die Plätze 1 bis 3 sowieso komplett Kinderfilme sind und Also Platz geht's 2 unter, ist dann für eine Dory oder was? Pets. Pets. Und Deutschland. Drei, und in Deutschland. Ist dann Bibi und Tina 3 ist auch weit vorne, ne? Der ist auf meiner Liste nicht drauf. Okay. Ich glaube, wir Top 20 oder so. Das glaube ich sofort. Und jetzt endlich dieses Jahr den nächsten Teil, Bibi und Tina 4. Oh, ich kann es kaum erwarten. Tohu wa Bohu. Und unbedingt. Ein Wendy-Film kommt auch. Meine Mutter ganz scharf. Ich hab die Releases für 2017 angeschaut und da ist tatsächlich ein neuer Honey und Nanny Film dabei. Ich dachte eigentlich, dass die jetzt schon zu alt sind, die Schauspieler bei Honey und Nanny, die beiden Mädels, dass die jetzt vielleicht schon eher so Richtung Dschungelcamp dann gehen. Aber scheinbar haben sie dann doch nochmal mit CGI sie verjüngert oder so und dann gibt es dann doch nochmal einen Teil. Direkt raus aus der Entzugsklinik. Also ich möchte die nicht unterstellen, aber also das sind Bibi und Tina, die sind einfach schon fertig aus, die Mädels. Also keine Ahnung, die immer noch 10-Jährige darstellen, sondern also es sieht ungesund aus. Ja, aber Zoomania fandst du nicht so mega. Doch, ich habe mich schon amüsiert, aber es ist jetzt nichts, was man sich gesehen haben muss, finde ich. Okay. Aber kann man sich schon anschauen. Also vor allem, wenn man halt mit Kindern einen Film schaut, definitiv besser als Findet Dory, meiner Meinung nach. Aber ja, da haben andere vielleicht eine andere Meinung zu. Also ich habe den Findet Dory auch gesehen und ich bin immer noch der Meinung, dass Findet Nemo keine Fortsetzung gebraucht hat. Ach so. Das, was sie gemacht haben, war jetzt nicht grottig oder so, aber war jetzt auch nicht der Wahnsinn. Also viele sagen ja, der Film war so toll, aber ich glaube, da ist hauptsächlich Nostalgie. Ja, generell dieses Fortsetzung immer. Also eben, du hast mir das, glaube ich, vor 2 Tagen mal so gesagt, für dich könnte einfach eigentlich schon pauschal niemals eine Fortsetzung der beste Film des Jahres werden, weil das einfach das mich nicht so beeindruckt. Ja, ja, also das ist richtig. Wenn man einfach was recycelt in irgendeiner Form, also ja, fällt mir auch schwer. Ich habe dann meine Liste durchgeguckt und habe auch gesehen, also eigentlich, also Fortsetzungen, die sind manchmal gut, aber sie können niemals irgendwie dann irgendwie was anderes schlagen, was eine originelle Idee hat und was Neues gewagt hat. Also da, allein schon für den Mut, was Neues zu machen, ja, sind bei mir dann Sachen schon weiter vorne. Ich überlege gerade, was wir vielleicht alle gesehen haben könnten. Vielleicht haben wir Captain Fantastic alle gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Der hattest du nicht in der Nachricht, ne? Der, ganz genau. Das ist aber sehr schade. Ich weiß, der steht hier auch auf meiner Have-to-Watch-Liste. Ja, der war echt nicht übel. Also war ein guter Film. Ja, ich habe vorhin, bin ich die Liste durchgegangen und ich habe so 2-3 Favoriten, die ich nehmen könnte als meinen Top des Jahres und ich habe mich dann für Captain Fantastic entschieden. Für deinen Top-Film des Jahres? Ja, ich würde sagen, das ist der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Krass, okay. Jetzt wollte ich das gar nicht so vorwegnehmen eigentlich. Ich dachte, das kommt irgendwie später. Ja, ich passe ja. Okay. Ich hab gleich noch 2 andere Filme, wo ich dann nochmal... Aber müssen wir schon auf den auch ein bisschen eingehen. Ich habe da zwar auch Podcast zu gemacht, aber wenn das dein Top-Film des Jahres ist, den du gesehen hast, also wer sich jetzt das damals nicht angehört hat, es geht um einen Familienvater, der, ja, weiß nicht, wie viele Kinder sind es? 6, 7, 8? Irgendwie sowas. Also die ganze Menge Kinder. Sehr, sehr unübersichtlich viele Kinder. Ganz auf VW-Bus voll, ne? Keine Ahnung, was für ein Schulbus. Das ist alter amerikanischer Schulbus. Ja, das ist ein Riesending. Und auf jeden Fall zieht er die ja so in der Wildnis groß, kann man sagen. Und die Mutter ist nicht mehr da. Und eben das ist dann auch letzten Endes der Plot des Films, was mit der Mutter los ist. Und eben er zieht sie halt da groß, fernab von ich glaube nicht mal Strom, oder? Also nicht mal fernab von allem. Die kennen auch das alles gar nicht. Und das eben schon. Das ist ja das Lustige. Sie wissen schon, dass es die Gesellschaft gibt und sie wissen auch, dass, also sie haben sich nicht damit jetzt intensiv beschäftigt oder so, aber eben den älteren Jungen nimmt er ja auch mal mit zur Tanke, wenn er dann irgendwie Sachen kaufen muss oder telefonieren muss. Also die Kinder, glaube ich, also er macht das jetzt nicht so, es ist nicht so The Village-mäßig, wo die Leute gar nicht wissen, dass es was anderes gibt. Aber er zieht es ja ganz klar eben in diesem ja, schon geschlossenen Rahmen da groß. Aber ist eben, er gibt ihnen auch aktuelle Literatur, also eben, sie wissen ja auch, dass es irgendwo alles herkommen muss. Und eben unterrichtet sie halt in teilweise in Sachen, wo du sagst, also eben der 6-Jährige, der dann schon irgendwelche hochkomplexen philosophischen Sachen liest und sowas, wo du eigentlich sagen würdest, okay, das macht man in dem Alter eigentlich nicht. Dementsprechend sind die Kinder natürlich auch alle nach unserem Maßstab hochbegabt oder so, weil sie halt unglaubliches Wissen schon zu einem Zeitpunkt haben, wo man sagt, ja, spiel mal mit ein bisschen Dreck oder mit Bauklötzen, aber muss jetzt noch nicht lesen können oder so. So in die Richtung. Nee, eben, also er fordert die Kinder auch sehr, sehr heftig, also es ist auch manchmal ein bisschen hart, also es hat schon ein bisschen Militärcamp-mäßig was am Anfang. Und ja, die werden körperlich und geistig gefordert, aber es ist gar nicht der Plot, finde ich, der es allein ausmacht. Der Plot ist okay, aber nichts, was man jetzt unbedingt sehen müsste, dann schaut man sich lieber Raum oder The Village an oder sowas. Aber die Optik, die hat mich absolut überzeugt, ich fand den Film einfach schön zum Anschauen. Das kam mir im Trailer auch schon so vor, also, ja. Der war einfach, ich weiß nicht, hatte eigentlich ein... Trailer hatte schon so eine wunderschöne Stimmung irgendwie. Ja, nee, ist und auch wirklich. Die Besetzung, also wie gesagt, 7 Kinder und von denen sind mindestens die Hälfte auch ganz gut so in ihren Rollen. Und dazu halt irgendwie Viggo Mortensen. Das Aragorn. Ist eine ganz nette Besetzung. Nee, und der Typ ist ja, also ich habe dann im Nachhinein ein bisschen mich über den schlau gelesen, der spielt eigentlich sich selber, kann man sagen. Der spricht wirklich, also er spricht in Wirklichkeit 5 Sprachen fließend oder so, wie gemacht ist. Also es ist überhaupt nicht übertrieben, dass er das im Film mit seinen Kindern da auch macht. Der ist so hardcore. Und der ist halt echt krass drauf. Also ich habe einfach gedacht, vielleicht ist das einfach nur behind the scenes, wie Viggo Mortensen wirklich lebt und sie haben einfach so 5 Schauspielkinder dazu geschoben. Weil immer was man von dem liest, ich glaube bei Herr der Ringe damals hat er sich beim Set irgendwie ein Zeh gebrochen, ach scheiße, oft drehe ich aber ein paar Wochen weiter, das ist schon okay, brauche ich jetzt nicht zum Arzt gehen. Und solche Geschichten, also er ist einfach so hart drauf. Und eben, aber es geht wirklich darum, also der Film sieht sehr schön aus, aber es geht dann natürlich vor allem darum, diese Beziehung zwischen diesen Kindern und ihrem Vater. Und die Gesellschaftskritik, die auch mit drin ist. Also es ist schon auch was Philosophisches mit drin. Ja, und auch dieses Auseinandersetzen damit eben, gibt es einen richtigen Weg, ein Kind großzuziehen oder nicht? Oder ist es doch ein bisschen komplexer und es gibt da nicht ein allgemeines Rezept und da steckt da alles mit drin. Also war auf jeden Fall einer der besseren Filme des Jahres. Eben auch Schauspieler, also Viggo Mortensen. Geht schon gut ab in dem Film. Also der war bei mir auch unter den Favoriten auf jeden Fall. Und für dich der beste Film des Jahres, okay? Ja, kann ich nachvollziehen. Kann ich immer nachvollziehen. War ein sehr guter Film. Was hast du da noch so stehen bei dir? Ich hatte hier noch einen deutschen Film. Vielleicht habt ihr den auch gesehen. 24 Wochen. Mhm, hab ich auch nicht drauf. Drama über Spätabtreibung. Oh ja, doch, habe ich doch gesehen. Ja. Habe ich nur verdrängt. Also der Film, der war grob. Ja, also ich fand... positiv grob. Ja. Nee, auch super Schauspieler, eben Bjarne Mädel, den Leute halt aus Stromberg oder so kennen. Ja, da hatte ich erst ein Problem, das war halt immer Ernie. Ja, eben, man sieht ihn, dann denkt erstmal, Ernie. klar, das stimmt schon, also am Anfang fiel es mir ein bisschen schwer, aber eben, der ist auch komplett, eben, da merkt man, dass es ein guter Schauspieler ist, dass er überhaupt nichts widerspiegelt von Ernie in der Rolle dann letzten Endes, außer das Äußerliche. Aber du machst das hier nicht so? Ich erinnere mich da auch kaum noch dran. Ich weiß nicht, ob ich ihn komplett gesehen habe, aber ich bin nicht so 100% überzeugt gewesen davon. Ja, war ein harter Film, finde ich. Also wirklich und eben und nicht verurteilt. Also es war nicht. Also eben, ich hatte am Anfang so, hatte ich so Angst, dass der Film jetzt irgendwie so sagt, ja, Späterbruch, automatisch scheiße und geht gar nicht, was du da machst. Und der hat, finde ich, super diese Brücke geschlagen und nicht zu sagen, also eben einfach zu sagen, das hängt von einfach den einzelnen Menschen dann ab und auch von den Situationen, in denen sie leben. Und fand ich echt eben sehr gut, wie man dieses Thema angepackt hat. Nicht am Schluss da irgendwie in Klischees abgewandert ist, nee, sondern wirklich das auch offen für den Zuschauer gelassen hat, macht euch trotzdem noch eure eigene Meinung und nicht so, das ist der richtige Weg oder so. Also eben ähnlich wie bei Captain Fantastic nicht zu sagen, es gibt zu einer gewissen Thematik nur einen Zugang. Und so wird es gemacht. Weiß, ne? Ja. Nee, aber eben waren im Grunde auch nur, keine Ahnung, 2-3 Schauspieler in dem Film, wenn man es jetzt mal ernsthaft runterbricht. Also es sind eigentlich nur dieses Pärchen. Und die haben ja auch schon ein Kind. Das ist ja auch, fand ich super bei diesem Film. Dass es eben nicht so ist, ja, die haben diesen großen Kinderwunsch und hatten nie ein Kind und das bauscht sich so auf. Nee, sie haben eigentlich schon ein Kind, also sie haben das alles schon mal hingekriegt, wenn man es so mal runterbricht. Und eben trotzdem kann das eine unglaubliche Herausforderung für die dann sein, am Schluss sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und ja, auf jeden Fall einer der besseren, vor allem der deutschen Filme. Also. Ja, ich fand dieses Jahr generell recht viele gute deutsche Filme. Ja, ich habe nicht so viel auf meiner Liste, aber... Ja, also einen, den ich auf jeden Fall auch noch habe, den ich richtig, richtig gut fand, und den hast du auf jeden Fall auch gesehen, Nichts passiert. Ich weiß nicht, ob der Titel ist natürlich sehr nichtssagend, aber mit David Striso. Ja, da waren sie Skifahren, ne? Genau, ja, das doch. Ist so ein Vater, der fährt mit seiner Frau und seiner Tochter Skifahren und nimmt ausnahmsweise die Tochter des Chefs mit, seines eigenen Chefs. Und er ist halt so ein Typ, also der Film ist schwarze Komödie, sehr, sehr böse manchmal, und irgendwo ist er dann aber auch manchmal ernst und fast schon Drama. Also sehr schmaler Grat manchmal, finde ich, wo er da wandert. Schon, also es ist kein Coen-Film vom Stil her, aber vom Feeling, wenn du es guckst, geht es, finde ich, ein bisschen in die Richtung. Ja, jemand, der Coen-Filme gut findet, kann mit dem Film unter Umständen auch was anfangen, glaube ich. Ja, so ein bisschen Richtung Fargo fast schon, auch mit dem Setting, mit dem Schneesetting und so. Und eben nicht ganz so albern, also eben der Humor ist schon immer sehr trocken und du musst selber das witzig finden oder nicht. Also eben bei Fargo ist ja schon manchmal so, oder bei Coen-Filmen, dass du manchmal schon merkst, okay, jetzt ist hier ganz klar ein Joke. Setting und das soll jetzt auch witzig sein und das hat auch nicht 2 Bedeutungen oder sowas und bei dem ist manchmal so, lache ich darüber jetzt oder ist es eigentlich gerade... Also ich hatte das, ich saß im Kinosaal mit halt 10 anderen und dann plötzlich lache ich laut los und kein anderer. Komplett Totenstille, mega ernste Situation und du bist der Einzige, der lachte im ganzen Saal. Ja, das ging mir auch so, du wusstest ja dann nicht mehr, oh Gott, darf ich jetzt? Ja. Und so, das ist echt schwierig. Ich hatte mir auch aufgeschrieben, böser, manchmal makaber, weil eben, falls ich mir den auch nicht mehr merken konnte, was genau hinter dem Titel sich verbirgt. Und eben, es geht um diese Familie und die fahren mit diesem Kind in Urlaub und der Vater ist halt einfach so drauf, alles, was irgendwie Probleme macht, irgendwas, was schwierig ist, es können auch ganz lächerliche Lappalien sein, dass eben, deswegen nichts passiert. Es ist immer, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wow. Und in dem Film passieren halt dann Sachen, die sind absolut katastrophal und richtig schlimm und er ist halt richtig so ein Mensch, der echt Kopf in Sand, aber auf die Spitze getrieben. Und er sieht das einfach nicht ein und die Frau dreht immer durch und alles, also es ist richtig... Also, das ist auch nicht mehr interpretativ so, von wegen, ja, ist ja gut, dass er nicht alles so ernst nimmt. Nee, also, da sind Sachen dabei, die musst du ernst nehmen. Und er ist so darauf erpicht, das zu unterdrücken, vor allem, weil das die Tochter des Chefs ist. Es muss auch alles glatt laufen, es darf nicht irgendwie, und nicht, dass die Tochter heimgeht und zum Chef sagt, hey, das ist ja ein totaler Chaot mit seiner Familie. Deswegen inszeniert er auch alles so auf perfekt und tolle Familie. Und es geht natürlich komplett schief. Aber eben gar nicht in dem Slapstick-Art. Also nee, überhaupt nicht. Also es ist schon eher, es ist ein deutscher Film. Also ich hätte mir jetzt auch nicht so vorstellen können, so ein major amerikanischer Film wäre, glaube ich, zu provokativ dann gewesen. Für das Publikum dort generell. Okay. Und, aber eben super Film. Also habe ich auch auf meiner Liste, da muss ich jetzt generell einfach mal, auch wenn das gar nicht zum Thema gehört, es kotzt mich ein bisschen an, dass deutsche Filme kriegen keine Blu-Rays in Auflage in Deutschland. Das sind immer nur DVDs und es kotzt mich so an bei Amazon, wenn ich dann so gucke, gibt es jetzt mal eine Blu-ray? Nein, immer nur DVD. Das wird einfach nur mal hier nebenbei eine Kritik an Amazon oder nicht an Amazon, sondern an den Leuten, die diese Filme verlegen. Warum macht man sich nicht die Arbeit für deutsche Filme? Ich finde das einfach unverschämt. Also ich habe mir dieses Jahr 2 deutsche Filme auf Blu-ray gekauft. Nein, natürlich. Victoria zum Beispiel gibt es auf Blu-ray. Es gibt schon so ein paar Sachen. Aber eben gerade diese kleineren Sachen, wo ich mir denke, wo ist denn jetzt da die Mehrarbeit? Ist doch egal. Kann ich ja genauso gut auf Blu-ray rausschmeißen. Honig im Kopf gibt es übrigens auch auf Blu-ray. Ja, Gott sei Dank, ja, stimmt. Der Schweiger ist einfach dahinter. Der sagt mir nur das Beste. Also wenn ihr nicht die beste Tonspur und die beste Bild-Tonverhältnis habt, dann so mache ich das nicht. Sonst wirken die Filme nicht. Eben. Der macht keine Kompromisse, der Schweiger. Ist einfach gut, der Typ. Oh. Ich sollte noch eine Flasche Weißwein aufmachen, wenn wir weiter über Schweiger reden. Und nüchtern schaffe ich das auch nicht. Sie auch nicht. Er schafft es ja auch nicht, nüchtern über sich selber zu reden. Ja, auf jeden Fall. Den eben, fandst du, glaube ich, auch ziemlich gut. Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Geheimtipp, ja. Ja, eben, gerade weil das eben... Der ist, also mir wäre der auch, glaube ich, an mir wäre der auch vorbeigezogen. Ja. Und ich den nicht arbeitstechnisch hätte sehen müssen. Und dann habe ich gedacht, oh krass, habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt. Das ist, glaube ich, mit den deutschen Filmen halt generell. Mhm. Da gibt es keine großen Trailer, Werbekampagnen oder irgendwas. Sondern entweder sucht man die sich direkt raus oder nicht. Und das ist auf jeden Fall einer, dem man eine Chance geben könnte. Ich fand ja, was dieses Jahr relativ viel waren diese Künstlerverfilmungen, diese deutschen. Boah, irgendwie ja. Salome und Paula und was weiß ich nicht alles. Mein Leben mit César. Ja, genau. Oh mein Gott. Aber einer, der ein bisschen herausgestochen ist davon, Egon Schiele. Schiele, richtig, sorry. Aber einer, der ein bisschen herausgestochen ist, finde ich, war Vor dem Morgengürtel. Habe ich nicht gesehen. Den wollte ich gerne sehen und das habe ich auch nicht auf die Reihe gekriegt. Der hat das alles ein bisschen anders gemacht. Also war jetzt kein Meisterwerk oder so. War auch, sollte ja der österreichische Beitrag für den Oscar werden, ist dann aber abgelehnt worden. Ach so, okay. Aber der macht das halt alles ein bisschen anders. Er hat eine sehr, sehr besondere Anfangs- und Endszene. Und dazwischen läuft der Film also vor sich hin. Man sieht immer wieder so die Stationen, also es geht um Stefan Zweig, so die Stationen in seinem Leben. Es gibt jetzt nie irgendwie so Höhepunkte, dramatische oder so, sondern er läuft halt vor sich hin und hat halt irgendwie so eine recht angenehme Stimmung, finde ich, wenn man ihn so anguckt. Und wie gesagt, Anfang- und Schlussszene stechen halt da sehr raus. Ich fand den wirklich nicht schlecht. Okay. Ja, und Josef Hader, glaube ich, spielt der. Genau, Zweig, ja. Und das ist dann automatisch, deswegen war ich auch automatisch stutzig, dann so Kevin Josef Hader. Also ich habe jetzt gar nicht alles von dem gesehen oder so, aber es ist generell jemand, wo ich mir denke, wenn der sich dann mal entscheidet, einen Film zu machen oder irgendwo mitzuspielen, dann bin ich auch erstmal neugierig, was dabei rauskommt. Aber eben habe ich leider nicht gesehen, dafür habe ich alle anderen schlechten Künstlerbiografien gesehen. Also die letzten Wochen, das war echt schrecklich. Also Paula vor allem. Ich habe den dreimal gesehen. Paula Modersohn-Becker ist da die Person, um die es geht. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist von den... Warum mache ich einen Film über eine Person, die unsympathisch ist, aber irgendwie möchte ich sie doch sympathisch darstellen? Also es gibt doch auch sicher Künstler, die nett waren, oder? Also, ja, wo sich immer nur drüber darstellen. Bei so Paula, finde ich, hat es so gewirkt, als sollte alles, was sie tut, sympathisch wirken und man sollte irgendwie zu ihrem Gunsten da irgendwie entscheiden und sagen, ja, die ist doch total richtig. Aber ich fand halt nicht. Also, keine Ahnung, es war halt so komisch irgendwie, die Aussage vom Film hat so gar nicht... Ja. Zu dem gepasst, was der Film ausgesagt hat, eigentlich? Ja, irgendwie wird immer gleichgesetzt mit Unverschämtheit, wird immer gleich mit Modernität gleichgesetzt in diesem Film. Also auch mit dem Cézanne war das das Gleiche. Und irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, wie die in Wirklichkeit dann waren, weil ich habe mich nicht schlau gelesen danach. Aber diese Filme setzen sich dann eher so ein Denkmal, okay, das war ein Arschloch. Also habe ich viel Spaß mit den Bildern, aber es war ein Arschloch. Und ich denke immer so, ist das jetzt wirklich die Aussage, die ich hier rausziehen soll, oder ist es eher ein Zufall? Und man hat es nicht gemerkt beim Machen, dass der Ton irgendwie eher ins Negative geht für diese Hauptfiguren. Also, was war denn Mr. Turner, glaube ich, war letztes Jahr, also vorletztes Jahr, wir sind ja jetzt schon 2017, der fand ich auch ganz schrecklich, eben auch ganz negativ irgendwie war das alles immer besetzt. Und ich finde es ja gut, also ich finde es generell gut, wenn man sich traut, eine Biografie über jemanden zu machen und zu sagen, und wir zeigen auch die Schattenseiten. Also wir stellen jetzt nicht als irgendeinen Heiligen dar, das kann ich mich gar nicht leiden. Aber wenn es dann halt nur negativ ist, denke ich auch, das ist dann für mich das Gleiche, wie wenn es nur positiv wäre. Wo ich mir denke, ist das jetzt wirklich so? Also, kann ein Mensch wirklich so viel Arschloch sein? Ja, wo man sich immer, das als Seitennote, diese ganzen Künstler eben, die sind ja dann alle bekannt geworden und berühmt und waren eigentlich ganz schöne Arschlöcher und hatten ganz schön viel Wut im Bauch. Ja, das, da muss man sich immer fragen, hätten sie Hitler doch mal, hätten sie den mal als Künstler gut groß anerkannt, hätte es das Problem vielleicht auch nicht gegeben. So wie ein Cézanne, weißt du, was ein Cézanne gemacht hätte, wenn er nicht, wenn nicht anerkannt worden wäre, weißt du? Du weißt es nie. Man weiß es nie, ne? Eine Sache, die wir auf jeden Fall auch alle gesehen haben, damit immer alle schon hier im Gespräch sind, ist Deadpool. Wir müssen jetzt auch langsam mit diesen großen und klassischen Sachen anfangen, die auf jeden Fall, glaube ich, in jedem Best of the Year Podcast drin sind für 2016. Platz 9 übrigens in Deutschland. Echt mit dem Einstieg? Neunt erfolgreichster Film in Deutschland und damit die beste Comic-Verfilmung in Deutschland. Und eben auch international super erfolgreich, wo, was auch vor allem den Studios halt gezeigt hat, ein Film darf auch ab 16 oder eben Rated R sein und trotzdem gehen die Leute rein. Weil man muss ja immer sagen, klar, ab 16 heißt halt automatisch, dass offiziell die ganzen 12-Jährigen, die fallen halt alle raus. Also jeder, der bis, auch jeder 15-Jährige, das sind alles, alle Leute, die auch ins Kino gehen. Und wenn du halt automatisch einen Film einschränkst auf diese kleinere Zielgruppe, dann noch so viel Geld einzuspielen, sagt halt auch was aus. Also deswegen, wenn man da jetzt alle mit reingenommen hätte und das vielleicht irgendwie berechnen würde, dann wäre Deadpool, glaube ich, mit einer der erfolgreichsten Filme überhaupt gewesen dieses Jahr. Also international war er sogar der 8. erfolgreichste Film. Ja. Aber da war er nicht mehr der erfolgreichste Comicfilm. Gut, ja klar, weil Civil War und Batman vs. Superman haben halt einfach mehr eingespielt. So. International der 8. erfolgreichste? Ja. Echt? Ja. Ist der nicht sogar in China nicht gelaufen? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Das steht auf meiner Liste nicht. Nee, aber ich dachte, China ist ja sehr eigen. Ja, aber das wäre ja dann doch ziemlich krass, wenn der ganze chinesische Markt wegfällt und dann ist er noch der 8. erfolgreichste. Ja, das, umso krasser finde ich es. Er war schon sehr, sehr erfolgreich. Also ich glaube halt vor allem in dem Segment, was Rated R-Filme angeht, also da ist er, glaube ich, jetzt in irgendeiner Hall of Fame irgendwie, dass er extrem erfolgreich war für einen Film, der ab 16 ist. Ja, und unter den Comicfilmen ja durchaus was Besonderes. Also auch wenn sich die nie so ganz ernst nehmen, muss man ja doch sagen, dass es besonders ist, dass man halt da eine Komödie eigentlich fast draus macht. Also ja, eben. Und trotzdem noch gut ist. Also. Ja. Was ich halt am stärksten an Deadpool fand, und ich glaube, ich habe das im Podcast damals gar nicht so richtig erwähnt, oder vielleicht habe ich es nur vergessen, dass das ein Film war, der ein kleineres Budget hatte auch als all diese anderen großen. Ja. Und das sogar noch kreativ genutzt hat, eben mit diesem, er vergisst seine Waffen, wenn er zur Schießerei geht. Und deswegen gibt es keine große Schlacht. Also eben manchmal stimmt es halt, dass gerade wenn da nicht so viele Mittel da sind, dann werden die umso kreativer und machen was anderes draus. Und eben als Deadpool, glaube ich, mochten wir alle. Und ist auf jeden Fall ein wirklich lustiger Film. Und wenn man Superheldenfilme mag, dann sowieso. Aber selbst eben, du bist jetzt keiner, der das... Eben, ich mag Superheldenfilme eigentlich gar nicht und der war trotzdem gut. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass er ein bisschen brutal ist. Ja schon, eben, also, ist ab 16 und das ist er auch. Ja, er ist auch brutaler als die anderen Superheldenfilme, die ich zumindest sonst so gesehen habe. Ja, schon. Also Leute werden halt dann zum Capper gemacht. Der vielleicht noch rankommt, ist Watchmen, der ist auch recht brutal. Ja, das stimmt. Und auch so von der Richtung her würde ich das sogar in eine ähnliche Richtung einsortieren. Also auch Watchmen nimmt sich ja nicht so hundertprozentig ernst. Ja, doch. Ja, die Gewalt ist ja auch überhöht. Also, aber eben, also genau. In beiden Fällen, also da fliegen halt Leute irgendwie durch die Gegend ohne Ende. Also es hat auch nichts mehr mit dem echten Leben dann zu tun. Ja. Hände werden sich abgeschnitten und sowas. Also, ja, das hast du ja manchmal auch mit der Kreissäge im Gefängnis. Also die Arme abschneiden. Eben, also das sehr extreme Sachen auch. Das verstehe ich auch so einen Scheiß. Nee, eben, also ich mag Watchmen auch gern. Ich bin ja hier als Zack Snyder-Kritiker bekannt, aber so Watchmen... Ist meiner Sammlung. Snyder hat seinen Stil gefunden. Nee, Watchmen fand ich toll. Da hat er seinen Stil so genutzt. Das ist genau das Gleiche, weißt du, Zack Snyder und seine Zeitlupen. Aber es ist genau das Gleiche, wenn ich sagen würde, ach, Wes Anderson und seine symmetrischen Augen. Ja, genau. Nee, ist klar, eben. Keine Ahnung. Das wäre Zack Snyder kann halt Zeitlupen, Wes Anderson kann halt symmetrische Aufnahmen. Nee, das finde ich auch immer ein schwaches Argument zu sagen. Da macht irgendeiner über die Filme immer gleich. Die Story muss sich halt ändern, aber eben, wenn er seinen visuellen Stil gefunden hat und das toll ist und ihm das gefällt und das auch trotzdem gut ankommt, ja klar. Wo wir gerade bei visuell anspruchsvollen Comic-Verfilmungen sind, könnten wir zu Platz 10 auf meiner Liste gehen. Batman wie Superman? Nee. Verdammt. Du willst doch, dass der Podcast noch ein bisschen läuft, oder? Wenn ich mit Tobi jetzt wieder anfangen würde, über Superman zu sprechen. Dann haut ihr euch gleich die Köpfe ein. Nee, Platz 10 ist auch nicht Batman vs. Superman. Platz 10 ist Suicide Squad. Ich glaube, den haben wir auch alle gesehen, oder? Ja. Den haben wir alle gesehen, ja. Den habe ich ganz unten in meiner Liste. Also nicht unter den Besten. Ne? Ich fand eine sehr, sehr amüsante erste Hälfte und dann fällt er ab. Ja, der fällt nicht ab, der wird grauen. Stimmt, also. Du magst du richtig gar nicht. Ja, das ist nämlich mein Flop des Jahres. Wirklich? Ja. Ist bei mir schon auch ja, der, eben, genau. Deswegen bin ich noch viel mehr angepinkelt, weil der Anfang war richtig gut. Und die Figuren haben mir auch wirklich gefallen. Und Und die ganze Atmosphäre des Films ist in der ersten Hälfte so, dass ich es ertragen hätte für einen Superheldenfilm. Und dann haben sie sich gedacht, hey, wie können wir unseren Zuschauern am meisten auf den Sack gehen? Und das ziehen sie dann die zweite Hälfte durch. Immer. Genau. Es gibt ja öfter Filme, wo scheinbar im Nachhinein noch was gedreht wurde und sowas. Und dann, oder ein neuer Schnitt, jemand kam, der den Schnitt verändert hat oder der Regisseur stark beeinflusst wurde. Und das ist das Paradebeispiel. Es wäre wie die Duden-Definition davon. Weil ich merke es manchmal nicht bei manchen Filmen. Also eben Rogue One hatte Neudrehs mittendrin, manche Szenen sind im Nachhinein, ich merke das manchmal. Also da habe ich vielleicht kein Auge für, ich merke das dann gar nicht unbedingt. Aber Suicide Squad, mein Gott, der Ton, wie der dann fällt und plötzlich ist völlig andere Sachen sind plötzlich wichtig und manche Figuren kommen aus dem Nichts daher. Den Joker haben sie schön verheizt. Ich finde es halt auch super lustig, dass die Konsequenz, die man daraus zieht, dass dieser Film irgendwie bei den Kritikern nicht so gut ankam und eben auch irgendwie Stress gab, zwischen dem Regisseur und dem Studio. Die Konsequenz ist, dass dieser Regisseur jetzt den nächsten auch noch machen darf. Genau, also mit Harley Quinn dann. Harley Quinn kriegt jetzt nochmal einen Film. Dann mit Gotham City Sirens nennen sie das. Und da geht es dann um Harley Quinn und Poison Ivy, also diese anderen, die weiblichen Batman-Bösewichte. Mhm. Und da gibt es scheinbar auch eine Comicreihe dazu. Also die haben, glaube ich, alles mal in irgendeiner Form als Comicreihe verarbeitet. Und dieser Typ macht jetzt nochmal einen Film für die, wo ich mir denke, wie bescheuert ist denn das? Naja, David Ayer hat ja auch gesagt, der Schnitt, der im Kino läuft, das ist auch der Schnitt, den er gemacht hat. Ja, den er letzten Endes abgeliefert hat. Aber war das der was er machen wollte? Egal, was er machen wollte und was da der Schnitt des Problems ist. Da hat einfach jemand die zweite Hälfte des Drehbuchs auf dem Klo geschrieben oder so, aber... Ich glaube auch, oder? Innerhalb von 5 Wochen, 6 Wochen musst du das Drehbuch geschrieben werden. Weiß ich nicht, aber der Plot ist halt total für den Eimer. Also das... Ja. Die Figuren sind ja toll, eben mit einer Harley Quinn. Jeder, der vor sich vorher das Merchandise und die Werbung und Weiß der Teufel was angeschaut hat, will den Film sehen. Der zweite Trailer war doch wirklich gut mit diesem Queen-Song. Also ich fand den damals zumindest richtig gut. Das ist übrigens die schlimmste Sünde, die dieser Film gemacht hat. Die kann nicht einfach Bohemian Rhapsody anspielen und dann nach 30 Sekunden einfach abbrechen. Ding, Mittelfinger. Ja, generell, wie lang ist die Soundtrack-Liste bei dem Film? Ich glaube, in der ersten Hälfte kommen 15 Pop-Songs. Das ist echt völlig übertrieben. Ja. Also jede Figur, die vorgestellt wird, kriegt einen neuen Pop-Song. Und halt wirklich auch so diese Pop-Songs, die du auch schon 180 Mal irgendwo gehört hast. Irgendwas von den White Stripes und so. Also jetzt nicht so Sachen, wo du sagst, hey, originell, cool, da hat jemand mal einen Song gefunden, kenne ich ja gar nicht mehr, oder mein Gott, da hat jemand einen richtigen Klassiker ausgegraben, den keiner mehr spielt. Ja, aber das hätte ja auch cool sein können. Ja, das passt aber auch zu den Figuren, oder? Dass die sich einfach so platte Popsongs suchen und nicht eben einen ganz besonderen Klassiker haben. Also. Ja, also ich fand, wie gesagt, der Anfang hat mir wirklich gefallen. Da dachte ich, ja, das wird ein geiler Film. Ja. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo sie dann in die Stadt da reinkommen, ist es, glaube ich, vorbei. Ja, also einfach eine CGI-Armee aus irgendwelchen, was waren das, irgendwelche Brokkoli-Menschen? Blobs. Was Leute waren das? Es gab noch eine coole Szene mit den Bösewichten, mit dem Bösewicht, die sieht man, glaube ich, eh schon im Trailer, als er sich dann in der U-Bahn offenbart. Das war richtig, richtig cool. Dann dachte ich mir, wow, ja, geil, ein cooler Bösewicht, aber dann war es anscheinend doch wieder wurscht. Ja, oder das ist Katana, sie hat ein Schwert. Sie fängt Leute, wenn sie dich umbringt, dann bleibt deine Seele in dem Schwert gefangen. Ich erzähle das jetzt mal so, das wird überhaupt nicht mehr relevant für den Rest des Films, weil sie macht das, glaube ich, nicht einmal. Aber ich habe es euch jetzt mal nur erzählt. Aber das kann ja am Schnitt liegen. Also, ja, das meine ich ja. Also, da kann der Schnitt, und das kann ich aber alles verkraften. Aber dass man beim Drehbuch am Ende einfach irgendwie sich denkt, ja, machen wir halt doch generic Weltraumspektakel, Boom und... Ja. Also, Laser und riesige Viecher, die gegeneinander kämpfen. Das ist ganz neu, das hat noch niemand gemacht. So ein Laser, der in den Himmel schießt und das ist das Finale, das hat noch keiner gemacht. Nee. Also das ist was Neues, Leute. Nee, also ich glaube, dass man es eigentlich, also Suicide Squad war nicht gut. Trotzdem fand ich die Kritiker da ein bisschen zu hart, weil wir haben uns ja, waren da ja doch nicht einer Meinung bei Batman vs. Superman, wo ich den Kritikern zugestimmt und gesagt, ja, ich würde ihn auch so hart bewerten. Suicide Squad kam ein bisschen zu hart weg dafür. Also ich glaube, der hat dasselbe Rating wie Batman vs. Superman und ich fand ihn besser als Batman vs. Superman. Allein schon, weil er ein bisschen leichter war. Und also ich muss sagen, Batman vs. Superman ist halt einfach durchgehend unterhaltsamer. Oh, jetzt geht's los. Scheiße, ich bin auch so sehr, warum fange ich damit an? Naja, ich weiß nicht, was ihr so hart gegen diesen Film habt. Also ich habe ihn gar nicht gesehen, ich habe gar nichts gegen den Film. Aber kurz als Erwähnung, Platz 6 international. Ist Batman vs. Superman? Ja. Ihm hat auch noch einen riesen Haufen Geld eingespielt, wo sie dann gesagt haben, ja, er hat nicht so viel eingespielt, wie er sollte. Ja und, aber wir reden da immer noch von mehreren 100 Millionen Dollar, also was soll's, da hat richtig gut abgeliefert, finanziell gesehen. Ja, ich weiß nicht, also Batman vs. Superman, sollen wir da echt nochmal von Anfang? Wir sind da einfach nicht einer Meinung und da gibt es vielleicht 2 Podcasts der Mitarbeiter dazu, also das ist zur Genüge diskutiert worden und vielleicht machen wir dann irgendwann doch ein YouTube-Video, wo wir uns dann einfach nur prügeln. Ja, ich denke, was man schon sagen kann, ist, dass wenn man Comicfilme mag, dann kennt man den Film vermutlich eh. Und wenn man keine Comicfilme mag, dann muss man ihn sich auch nicht anschauen. Also. Ja. Außerdem hatte Batman wie Superman hatte so grandiosen Soundtrack. Alter, war der Wonder Woman Soundtrack, Wonder Woman allgemein war grandios. Das Wonder Woman, das gebe ich dir. Wonder Woman, ihr Theme war nicht schlecht. Und auch sie, wie sie in dem Film war, es hätte theoretisch mega lächerlich mit ihrem Lasso sein können, aber sie haben es relativ cool gemacht. Das war auch nicht das Problem in Batman vs. Superman. Also. Aber vielleicht, wenn wir mit der Liste mal weitermachen, nämlich Platz 1 jetzt. Entschuldigung. Da könnt ihr vielleicht was zu sagen, ich kann es nämlich nicht. First Avengers Civil War. Ah, ja, doch. Weltweit der erfolgreichste Film dieses Jahr. Tatsächlich. Krass, okay. Ja. Echt mehr als für eine Dory. Ja, das ist Platz 2. Ja, gut, klar, weil halt eben international. In Amerika war es nur für eine Dory, ne? Hast du gesagt. Ja, Captain America, ja klar. Also, ich fand den allerersten Captain America-Film nicht so toll. Eher fad. Der zweite war dann schon recht unterhaltsam. Ich war zwar gespoilert, was passiert. Also, irgendwie konnten die Leute da wieder die Klappe nicht halten. Mhm. Ja, der ist schon gut, aber also ich habe ihn nicht in meiner Liste der besten Filme des Jahres. Weil Civil War? Ja, also solider Film, aber... Also ich glaube, bei Deadpool und Civil War, das sind die zwei Filme, bei denen ich am meisten im Kino gelacht habe. Okay. Also auch bei dieser großartigen Flughafen-Szene. Ich habe mich da... Nee, super gemacht und... Bestimmt ein bisschen eingepinkelt. das war cool. Doch. So will man halt dann, also so wie das Marvel-Universum aufgebaut ist, So eine Kampfszene will man halt dann einfach sehen. Komplett over the top und übertrieben und alle wissen es, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, was sie da tun. Ich meine, es ist halt Ant-Man, so keine Ahnung. Es ist halt einfach so witzig, was für Leute sie da einfach verpflichtet haben. Da fiel es dann so halt auf, wenn die dann alle zusammenkommen und da halt lauter Leute sind, wo du sagst, krass, die macht ja auch sonst irgendwie, also in Anführungszeichen was Ernsthaftes. Und dann echt eben, dann ist ja eine Scarlett Johansson, so eine Wegwerfrolle für 10 Minuten, aber eben. Also wir haben das echt hingekriegt, dass wir die alle in teilweise super kleinen Rollen gecastet haben und auch Don Cheadle, der eigentlich schon ein ernsthafter Schauspieler ist und ist halt da so der Ersatz Iron Man und Black Panther. Eben, also das ist schon krass, also das muss man ihn lassen und ist eben auch professionell gemacht gewesen und so, aber eben, das für mich ist das fällt da schon in die Reihe von Fortsetzungen, auch wenn es jetzt nicht eben Captain America 3 heißt, aber deswegen, also für eine Fortsetzung kann bei mir auch in dem Fall nicht punkten als bestes irgendwas dieses Jahr. War cool, also eben von den Comicfilmen wahrscheinlich so die zweitbeste dieses Jahr, wenn man jetzt Deadpool nimmt. Aber, ja, nicht schlecht. Weiß nicht, ob du da noch was zu sagen musst zu Civil War. Aber ich habe nichts zu sagen, ich habe nur gerade aus Versehen meine Liste gelöscht. ich glaube, ich kann die teilweise schon abstecken, deine Liste, weil bei mir kommen noch einige Sachen, die ich... Ja gut, dann habe ich jetzt noch die letzte Zusammenfassung von dieser Liste hier. Und zwar haben wir die, bis auf zwei Ausnahmen, sind nur Kinderfilme und Comicverfilmungen in der weltweiten Umsatzliste. Was ist das denn? An Nicht-Comic-Verfilmungen und Nicht-Kinderfilmen. Ja. Ja gut, das sind dann zwei Filme, die wir noch nicht besprochen haben, aber also das eine ist Rogue One. Ja, Tobi, du hast ihn nicht gesehen, ne? Du hast gesagt, ich bin kein großer Star Wars-Fan. Blasphemie! Nee, ich weiß auch nicht. Aber das Ende habe ich gesehen, das war cool. Ist auch völlig in Ordnung, wenn man Star Wars nicht mag, das wundert mich nur immer. Es ist immer so faszinierend, wenn es dann doch Menschen gibt, die sagen, nee, ich habe auch kein Bedürfnis, mir das alles weiter, ich glaube, Niklas ja auch nicht, ne? Auch kein Fan davon. Und eben, ich habe es glaube ich mehrfach gesagt, aber für mich ist Star Wars halt schon die Definition von Kino. Also wenn man das halt, wenn man da indoktriniert wird als Kind und so, hey hier, achtjähriges Kind, setz dich vor den Fernseher und guck dir diese alten Star Wars Filme an. Und du vorher halt auch nicht irgendwie wahllos alles andere sehen durftest, sondern das halt so das erste Mal ist, dass du was Großes, Episches mit Special Effects und so sehen darfst. Deswegen ist es bei mir einfach eingebrannt. Ich kann da auch gar nichts für. Also ich kann mich auch nicht entscheiden und sagen, jetzt mag ich Star Wars nicht mehr. Das ist Gehirnwäsche gewesen, glaube ich. Und dementsprechend, ja klar, Rogue One, ich mochte ihn auch, die Kritiken sind ja schon gemischt irgendwie, aber du hast glaube ich gesagt, ist jetzt dein Lieblings-Star Wars-Film? Ja, das klingt jetzt natürlich also nach sehr, sehr blasphemisch klingt das, aber es ist ja bei mir auch so, dass ich die alten Filme jetzt nicht so feiere, wie du das tust und dass ich die Episode 7 gut fand, aber... Eben, ich fand ihn auch besser. Also plotmäßig einfach ein bisschen langweilig. Ja. Das ist genau das Gleiche gewesen. Und Rogue One hatte plotmäßig gar nicht groß die Möglichkeit, sich zu entfalten, weil der Plot stand halt schon fest und jeder, der Star Wars kennt, wusste den Plot auch schon. Ja. Aber er hat einfach ganz, der punktet halt anders. Der punktet über die Atmosphäre, der punktet über die Schauspieler, der punktet über... Ja, es ist einfach ein runder Film, ein bisschen düsterer als Star Wars sonst ist und nicht dieses typische, wir erzählen Märchen mit Happy End am Ende, sondern fand ich gut. Ja. Ich bin zum Schluss in den Kinosaal reingegangen und als dann diese Schlussszene kommt, ich sage natürlich nicht was, hast du, glaube ich, im ganzen Kinosaal so ein leichtes Plop gehört, wobei den Leuten einfach die Gänsehaut aus der Hand geschossen ist. So, wow. Aber das fand sogar ich episch als Nicht-Star Wars-Fan. Da dachte ich mir so, oh fuck. Nee, und einfach eben sich zu trauen, Also, das ist das Lustige, die Fans von Star Wars sagen immer, Episode 5, das Imperium schlägt zurück, ist der beste Star Wars-Film. Und warum? Weil er sich traute, düsterer zu sein. Und der macht das halt auch endlich mal und sagt, wir müssen hier eben nicht die ganze Zeit alles immer gut ausgehen lassen oder sonst was. Eben, den Plot kennt man ja im Grunde eh schon, aber selbst da trauen sie sich dann schon noch, eben hier und da ein bisschen düsterer zu sein als für einen Durchschnitts-Star Wars-Film. Und eben, ich fand ihn auch gut, also ich habe da auch einen ziemlich langen Podcast zu gemacht. Aber, also eben mein Lieblings-Star Wars-Film wäre es jetzt nicht, aber ich habe auch nicht so ein Riesenproblem mit diesen Prequels. Also für mich ist es eigentlich auch ganz in Ordnung. Und trotzdem, ja, wenn ich den festlegen müsste, so in der Chronologie von den ganzen Star Wars-Filmen, ich würde auch sagen, dass er besser als Episode 6 ist. Das ist, glaube ich, der allerletzte, der Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich würde sagen, er ist besser als der. Aber ansonsten, ja, also vielleicht der drittbeste Star Wars-Film, der viertbeste. Es sind 8 Stück, also das heißt dann immer noch. Also was man als Empfehlung sicherlich noch rausgeben kann, das hast du mir irgendwann erzählt, dass von wegen, dass es das War in Star Wars eindeutig thematisiert. Also voll, das ist das erste Mal ein Kriegsfilm, mehr als ein Laserschwertfilm. Genau, also es laufen eben keine sprichwörtlichen Ritter durch die Gegend und hauen sich mit Schwertern, sondern es wird viel geballert und auch die Settings, die sie wählen, sind eben mal nicht ein Wüstenplanet, sondern eben, es hat fast schon so ein bisschen Vietnam-Optik manchmal. Ja. Und eben, sie haben schon ein paar neue Sachen hinzugebracht. Ich glaube, man muss sich ja generell daran gewöhnen, dass Disney jetzt diese Filme macht und Disney meistens das schon auf eine sichere Tour fahren wird. Und die werden nicht jetzt plötzlich Star Wars-Filme machen, die super edgy sind und das Rad neu erfinden. Weil das muss man im Nachhinein, auch wenn mich manche Leute dafür hassen würden, sagen, George Lucas hat sich mit den Prequels getraut, ganz neue Sachen mit reinzunehmen. Ich mag jetzt Episode 3 übrigens echt gerne. Also Episode 3 war bis Episode 7 auf jeden Fall mein Lieblings-Star Wars-Film. Ja, eben. Ich mag Episode 3 auch total gern. Und eben, nicht alles ist perfekt bei den Filmen, aber eben, solange sich jemand traut, was Neues zu machen, ist bei mir da automatisch immer mehr Respekt vor und so, als immer das Gleiche zu machen. Und Episode 7 war für mich halt einfach sehr das Gleiche nochmal. Und ja, ich meine, hier, das ist der alte Todesstern, der jetzt hier, wie klein der ist, und hier, das ist der neue, viel größer, direkt daneben. Und dann, weiß ich nicht, dem Publikum, das ist doch eigentlich dem Publikum den Stinkefinger zeigen. So, guckt mal, hier ist das Alte und wir machen eigentlich das Gleiche nochmal, nur bigger, viel größer. Bigger and better, und zeigen es euch auch noch direkt. Wir sagen euch, das ist das Gleiche. Ja, und ihr feiert es. Und das, also, das ist halt, das war alles sehr recycelt bei Episode 7. Aber deswegen trauen sie sich vielleicht mit Episode 8 dann was ganz anderes zu machen. Aber da kommen wir dann ein andermal zu oder später zu den Filmen, die noch dieses Jahr so laufen werden. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar richtig gute Filme, über die ich eigentlich richtig viel noch reden wollte. Ich auch. The Neon Demon. Ja. Hast du auch, glaube ich, gesehen. Vom Regisseur von Drive, von Nicholas Winding Refn. Und ich habe zudem auch keinen Podcast gemacht. Dementsprechend ist das jetzt hier auch keine Wiederholung von irgendwas. Ich weiß nicht warum, irgendwie hat es sich nicht ergeben, zu dem einen Podcast zu machen, aber Nicholas Winding Refn ist halt auf jeden Fall ein Filmemacher, wo man sagen kann, ist visuell einfach geil. Also ist einfach, selbst wenn der Plot manchmal nicht so toll ist bei manchen seiner Filme. Ja, aber Neon Demon war jetzt auch nicht so ausgeprägter Plot, muss man auch mal sagen. Ich fand das halt cool, weil ich fand den lustig auch an manchen Stellen. Ich habe gar nicht gedacht, dass der einen Film machen kann, der witzig ist an manchen Stellen. Also es ist halt eine ganz offensichtliche Satire auf die Modewelt und auf unsere Schönheitsideale und was wir für richtig halten und was wichtig ist im Leben und so. Und nebenbei da noch sieht er halt unglaublich geil aus, der Film. Einfach mit diesen Neonfarben und so. Also von Anfang bis Ende war ich auch froh, den im Kino gesehen zu haben, weil der nutzt das schon sehr, diese Leinwand dann aus. Und bester Soundtrack des Jahres. Ja, super Soundtrack, das stimmt. Und eben auch schauspielerisch. Also Elle Fanning, ich habe die jetzt nicht so viel in anderen Sachen gesehen und hatte die immer nur auf dem Schirm als, ja, Schwester von Dakota Fanning, okay, whatever. Ach, das ist die Schwester. Genau. Ich glaube, das sind sogar 3 Geschwister. Ich glaube, die andere macht auch Filme oder so, die kennt keiner. Das ist wie mit den Hemsworth-Brüdern. Es gibt auch noch einen dritten Hemsworth-Bruder, den kein Schwein kennt. Tatsächlich. Sogar der Schauspieler, aber da hört es man bei den meisten Leuten auch. Ja. Nee, aber eben, cooler Film, optisch auch cool. Und ich fand dieses Mal halt im Vergleich zu Only God Forgives, hat auch alles wieder zusammengepasst. Also Only God Forgives war mir zu kunstmäßig, zu abgefahren und zu, ey, Alter. Der war schon sehr langsam. Den habe ich auch nur einmal gesehen. Ja, eben. Ja, und das war halt so, da hatte ich irgendwie das Gefühl, da haben sie sich irgendwie verloren während der Dreharbeit und wussten gar nicht mehr, was sie da eigentlich machen wollen. Ja. Und der hier bringt seine Message klar rüber, der bringt es auch zu einem klaren Ende, diesen Film. Und ist dadurch natürlich nicht ganz so interpretativ oder sowas, sondern eher eine sehr lineare Erzählung. Aber halt super makaber und super böse. Also ich habe Leuten dann, die den Film nicht sehen wollten, den habe ich dann erzählt, was so in dem Film passiert. Und die so, oh Gott, nee, das muss ich aber auch nicht sehen. Doch, das ist super, weil es ist halt so eindeutig sarkastisch. Und es ist halt nicht, es ist kein Gore, das Splatterfilm des Gores wegen, sondern halt einfach, er will halt einfach unglaublich zynisch sein. Ja. Und das schafft er auch erfolgreich. Also Aber einer meiner Lieblingsfilme, also ich habe ihn jetzt mal mit Nummer 5 betitelt, auch wenn die Plätze 4, 5 bis 2 nichts bedeuten in der Hinsicht, weil die alle gut waren. Aber auf jeden Fall einer, den ich dieses Jahr klar empfehlen würde und der mir sogar eine 4K Blu-ray wert war. Weil, hast du den? Ja. Und ich habe ihn nur im Steelbook. Ja, also da dachte ich mir, okay, der ist optisch so geil. Ich war kurz davor, mir das 25 Euro Mediabook zu kaufen. Dann oh. Ich kann jetzt keine 25 Euro. Da wusste ich gar nicht, dass es da eins gibt. Von ja, mir. Ja, das ist mega dick, aber ich dachte, 25 Euro ist arschviel. Geil. Naja. Ja, Tobi, du hast auch bei dir jetzt nichts mehr stehen. Deine Liste ist durch, ne? Weil sonst hake ich hier einfach ab. Nee, hake ruhig aber. Ich habe schon noch Sachen drauf stehen, doch. Also zum Beispiel habe ich noch den letzten Film aus der internationalen Liste, Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ah, ja, aber ja. Ich denke, da muss man jetzt nicht mega viel zu war, sagen. War, ich fand das richtig cool. Also am Anfang sieht man ja dieses typisch, den so typisch. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Du bist der Einzige, der ihn gesehen hat. Ich finde es gut, wenn du das abdeckst, weil es hat sich einfach nicht ergeben. Ich habe den jetzt nicht, manche Sachen gucke ich ja bewusst nicht, bei dem es hat sich einfach irgendwie... Ich hätte ihn gern gesehen. Ja. Also läuft ja noch. Ja. Ich hätte ihn gerne vor dem Podcast gesehen. Ah, okay. Also ich fand das halt cool. Man sieht halt dieser typische Harry Potter Film anfangen. Erst fliegt man durch dieses Warner Brothers Logo durch und da hört man halt dann die Harry Potter Musik. Mhm. Und dann, wenn man diesem Warner Brothers Logo vorbei ist, ändert sich diese Harry Potter Musik und wird zur Musik von Fantastische Tierwesen. Und das war's dann auch mit Harry Potter. Und das ist halt dann, finde ich halt gut, dass sie tatsächlich was Neues gemacht haben. Natürlich gibt es Querverweise auf Figuren aus Harry Potter, weil das ist selbstverständlich dieselbe Welt. Aber der Film ist ganz anders als die Harry Potter Filme. Teilweise richtig, richtig düster. Mhm. Also ich finde FSK 6 ist nicht angebracht bei diesem Film. Also man sieht direkt, wie Menschen getötet werden. Mhm. Brutal. Der Film hat richtig, richtig dunkle Horrorfilm-Elemente. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich fand, der war vom FSK 12 mindestens. Das waren ja die letzten Harry Potter Filme auch. Eben. Und auch düsterer waren sie auch eindeutig. Genau, sie waren genau. Ja mit Grund FSK 12. Und auf der Stufe war der Film auf jeden Fall. Also ich würde mit meinem 6-jährigen Jungen jetzt da nicht reingehen. Ja. Ein bisschen krass. Aber ich fand es gut, dass sie was Neues gemacht haben. Also was relativ Neues. Und es funktioniert. Also ich hatte sehr viel Spaß bei diesem Film und freue mich auf die 4 nächsten Teile, die noch kommen. Ja, ohne ihn gesehen zu haben, zoll ich ihnen dafür Respekt, dass sie eben nicht sagen, oh Gott, wir machen jetzt die Zeit, wie Harry Potter erwachsen ist und neue Bedrohungen, sondern zu sagen, eben, wir gehen auch in eine Zeit, in die jetzt, also eben, damit können sich jetzt gerade die Kinder oder wer auch immer das dann sehen soll, nicht unbedingt identifizieren, weil ich weiß nicht, wann das Spiel, 1900 irgendwann oder so? 1920? Eben. Moment. Also es gibt zwar schon Autos, aber also, so viel mehr auch nicht, also vom Technologiestandard her. Und das finde ich cool, also die Besetzung ist gut, also Oscar-Preisträger Eddie Redmayne. Mhm. Ja. Und Colin Farrell spielt, glaube ich, den Bösewicht oder so. Oder ja, doch, Colin Farrell, sieht man im Trailer. Colin Farrell spielt ja. Mit, ja. Ja, genau. Und eben noch ein paar andere Leute, die man kennt. Und eben, es sah schon gut aus, aber irgendwie war ich einfach nicht in der Stimmung dafür, dem Ganzen jetzt da, weiß nicht, meine Zeit zu geben. Also eben, nicht, dass es jetzt schlecht wäre, also, aber irgendwie hatte ich einfach gerade nicht so Bock auf Harry Potter, als er aktuell lief. Und jetzt im Nachhinein macht natürlich auch keinen Podcast mehr Sinn. Also, ich würde sagen, man muss nicht Harry Potter gesehen haben, um den Fantastischen Tierwesen genießen zu können. Ist natürlich, man weiß durch Harry Potter manche Zaubersprüche, die da halt einfach verwendet werden und ein bisschen Wissen über Zauberei wird schon vorausgesetzt, aber ich glaube, so viel hat man mitgekriegt, dass es halt Schulen gibt, wo Zauberer ausgebildet werden. Ja, und sie haben auch gesagt, glaube ich, oder das war so die Intention auch, dass es die Harry Potter, die ersten Filme geguckt haben, genau wie die auch die ersten Bücher gelesen haben, die sind ja auch mit diesen Büchern erwachsen geworden. Also sie wurden auch immer älter und so wurden auch die Filme immer und die Bücher auch immer düsterer und immer reifer. Und das, glaube ich, setzen sie da schon ein bisschen voraus. Also sagen sich, okay, wir sind jetzt nicht mehr in Stein der Weißen oder so, sondern eigentlich gehen wir zum Teil auch davon aus, dass unsere Zielgruppe jetzt auch in 15, 16 Jahren ist. Ah, und da spielt einer meiner Lieblingsschauspieler mit. Ezra Miller. Ah ja, stimmt. Der Flash. Ja, stimmt. Was war denn der noch? Der war noch irgendwas dieses Jahr, oder? Dieses Jahr? War das nur... Also gut, Batman vs. Superman ist ja minimal auch drin, aber ich dachte, da wäre noch irgendwas gewesen mit dem, ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Okay, dann haben wir den jetzt noch genannt, das waren die Top 10 oder was hattest du da, der erfolgreichsten Filme? International, ansonsten fehlt auch der Comicfilm Doctor Strange, da wollt ihr bestimmt auch was zu sagen. Nee, eigentlich nicht. Die Definition von, nee, also ja, ich fand es ja visuell cool. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Also ich habe mir den zweimal angeguckt, einmal auf Englisch und einmal wollte ich ihn dann noch in 3D sehen, also war schon geil. Ja, das Optische schon, aber da, also das dann hätte mir auch eine halbe Stunde Best-of gereicht, so die besten visuellen Effekte oder so. Also ich fand die Story schon sehr, nur noch 15 Mal wieder, also gut, das ist ja, Marvel erfindet das Rad neu oder so. Nee, aber ich fand zum Beispiel cool, dass sie so einen Anti-Showdown am Schluss gemacht haben. Ja, das, eben, es waren schon nette Sachen drin und Benedict Cumberbatch ist auch okay in dieser Rolle und so, aber ja, ich fand ihn nicht schlecht oder so, aber es ist immer schwierig, wenn ich dann, also ja, da hat mich Captain America schon mehr unterhalten. Ja, natürlich, mich auch, also ja. Es war jetzt nicht der beste Marvel-Film ever, aber... Nicht mal dieses Jahr, also es war nicht mal der beste Marvel-Film in diesem Jahr. Also gut, dann haben wir den auch durch. Was ich noch von unter meinen Favoriten habe, Rogue One haben wir angesprochen und eben, da gibt es nicht so viel noch zu sagen. Nocturnal Animals. Bin ich, glaube ich, auch der Einzige, der den gesehen hat bisher. Und da habe ich keine Kritik mehr hingekriegt, weil ich habe den erst vor ein paar Tagen geguckt. Das war der letzte Film, den ich 2016 noch auf die Reihe kriegen wollte, ihn zu sehen. Und eben, keine Sorge, natürlich auch keine Spoiler, weil die Leute hier, die hier sitzen, den auch noch nicht gesehen haben und gerne sehen würden. Aber ist sofort unter meine Favoriten in diesem Jahr geschossen, als ich ihn gesehen habe. Ich habe A Single Man damals von dem Regisseur auch gesehen und der war auch stylisch gemacht, aber der, also da habe ich nicht so ganz mit connected. Irgendwie wusste ich am Schluss nicht so wirklich, was die Aussage des Films sein soll. Single Man, was war das? Mit Colin Firth und Ach, das wird sein. Ist schon einige Jahre her, ja. Ah, ja, schon. Und eigentlich ist der Regisseur von diesem Film Modedesigner, habe ich so verstanden. Ich bin da immer so ein bisschen hinten dran. Tom Ford heißt er und er macht eigentlich Mode. Und das siehst du dem Film aber auch an. Also alle sehen richtig stylisch aus in diesem Film. Und dabei ist aber keines seiner eigenen Produkte, das war ihm wichtig, er möchte diesmal nicht ablenken vom Film, sondern es sind alles irgendwelche anderen Klamotten und sowas, aber eben ein sehr stylischer Film. Und der Grundplot ist einfach nur, dass Amy Adams eine Frau spielt, die eine, wie sagt man, eine, ja, also Ausstellungen macht, Kunstausstellungen, und also eben nicht selber Künstlerin ist, sondern nur Kunst ausstellt. Und der Film geht einfach damit los, sie führt ein sehr, sehr luxuriöses Leben, also ist eindeutig sehr, sehr reich. Und kriegt ein Skript von ihrem Ex-Ehemann geschickt. Und dieses Buch heißt Nocturnal Animals und er sagt nur, lies es bitte und es ist ihr auch gewidmet. Und dann sehen wir eine Story, wir sehen dann, wie sie das Buch liest, sehen wir, was im Buch passiert. Und dann gibt es eine dritte Erzählebene, gibt es noch die Vergangenheit, wie sie damals diesen Ex-Mann, gespielt von Jack Gyllenhaal, oder Gyllenhaal, ich weiß immer noch nicht genau, wie man den jetzt ausspricht. Gyllenhaal. Und der spielt eben ihren Ex-Ehemann und man sieht also die Vergangenheit, wie sie sich beide kennengelernt haben. Dann sehen wir die Gegenwart, eben wie sie heute lebt, eben eindeutig nicht mehr mit ihm zusammen ist, eben Ex-Ehemann. Und dann sehen wir, was er in diesem Buch geschrieben hat, weil er Autor ist und inwiefern das irgendwie auch mit den beiden zu tun hat, was er da geschrieben hat, weil eben er widmet ihr das Buch auch. Und mehr sage ich auch echt nicht dazu, weil das ist ein Film, da sollte man auch relativ blind reingehen, aber auf jeden Fall sehr düster und heftig, aber auch... Also einfach ein richtig schöner Film, auch sehr, sehr stylisch gemacht. Und die krassesten Opening Credits des Jahres, würde ich behaupten. Okay. Und also ich sag extra nicht, was drin vorkommt, aber also dauern 2-3 Minuten und ich habe sie gesehen und dachte mir so, wow, wenn das jetzt nicht ein besonderer Film wird, also weil diese Opening Credits, also Deadpool waren, die waren lustig in Deadpool mit diesem hey, ein Arsch von Regisseur und sowas. Und das ist da gar nicht, also der Text ist nicht das Witzige, sondern das Visuelle, was du siehst, denkst du ja, okay, und dass das in einem deutschen Kino läuft, okay. Nicht schlecht. Also den wollte ich auf jeden Fall auch noch erwähnen. Noch ein Film, den ich nicht in meiner Top-Liste habe, aber den ich schon ziemlich cool finde, war The Witch, weil ich eigentlich nicht so der Riesen-Horror-Film-Fan bin. Und das liegt nicht an dem Genre, sondern ich finde eigentlich, das ist ein tolles Genre. Man kann da unglaublich krasse Geschichten eigentlich miterzählen. Nur ich bin halt kein Freund von Splatter und... Also das ist für mich nicht Horror. Für mich ist nicht die Definition, wie viel Liter Kunstblut verwenden wir. Oh. Hast du das Evil Dead Remake gesehen? Das war so geil. I will feast on your soul. Feast on this motherfucker. Ja, das klingt schon geil. Das klingt schon überhaupt nicht nach mir. Also wenn das eine Aussage hat, so wie ein Shining, wenn der Aufzug aufgeht und da literweise Blut... Nee. Das ist für mich eine Aussage, dann sehe ich das. Evil Dead regnet Blut, weil es halt Blut regnet. Also, just for fun. Ja, der Film ist so super. Der ist, oh, den, take a shower in the blood. Vor allem, die haben den ohne Special Effects gemacht. Das sind alles so... Die haben extra so einen Zauber... Trick-Spezialisten engagiert, dass sie das halt alles praktisch darstellen können. Ja, das war schon zu eklig aus für mich. Also, das Cuttermesser lang, ach, schön. Also manchmal brauche ich so einen Scheiß einfach. Das ist dann mega. Nee, The Witch ist auf jeden Fall komplett das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Ja. Sehr ruhiger Film und spielt, ich weiß es nicht, 1600? Also auf jeden Fall, da gab es noch keinen Strom und gar nichts. Und im gleichen Zeitalter wahrscheinlich wie die Bewohner von The Village leben. Ja, genau, so sah es auch aus, wie dieser M. Night Shyamalan-Film. Shyamalan. Und eben, es geht um eine Familie einfach nur. Und ohne da näher darauf einzugehen, sie werden aus irgendeinem Grund ganz zu Beginn des Films aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. Sie müssen raus aus dem Dorf und es geht nicht, sie haben sich einfach nicht korrekt verhalten, so wie man sich in dieser Gesellschaft verhält und leben dann halt auf dem Land irgendwo alleine draußen und das ist Vater, Mutter, ältestes Kind ist eine Tochter, dann kommt ein Sohn und dann kommen noch Zwillinge. Ach, die creepy Zwillinge. Nee, genau, und noch ein Baby, klar, sie haben noch ein Baby. Also irgendwie 6 Kinder oder so. Aber nicht lange. Und sie leben eben am Waldrand und es passieren dann halt irgendwie sehr, sehr creepige Sachen und scheinen angeblich, die Eltern erzählen das den Kindern auch, lebt eine Hexe im Wald. Und das klingt irgendwie total nach Hänsel und Gretel oder was. Aber es ist ein sehr interpretativer Film letztlich und sehr eigenartig. Aber die Stimmung, ich finde die Stimmung halt bei Horrorfilmen ganz entscheidend. Und die Stimmung ist sehr, sehr, also man fühlt sich nicht wohl, finde ich, die ganze Zeit. Das ist immer sehr unangenehm alles. Und die Kinderdarsteller sind sehr gut, auch wieder was bei einem Horrorfilm eigentlich immer so das Fatale sein kann, wenn die Kinder schlecht sind. Eben. Und auch das Mädchen, ich kenne die auch gar nicht. Also komplett neue Gesichter im ganzen Film. Die Mutter kannte ich von irgendwas, von irgendwoher. Ja, die kommt mir auch so bekannt vor. Aber alle anderen im Film komplett fremde Gesichter für mich. Ich glaube, das ist ein Erstlingswerk von dem Regisseur, also auch komplett frisches Team. Also überhaupt niemand, wo du jetzt eigentlich Erwartungen hast. Und dafür so einen Film zu machen. Und eben, man kann nicht so wirklich viel dazu sagen. Also, dass es ein creepiger Film ist, aber nicht. Kein klassischer Horrorfilm, also keine großen Schockmomente, kein, also nicht in dem Sinne, also keine Jumpscares oder irgendwas und eben auch nicht literweise Kunstblut oder irgendwelche ekligen Fleischwunden oder sowas, also aber im Grunde geht es nur darum, wie die an diesem Wald leben und ja, Sachen passieren, die nicht so cool sind und eben, man kann das eben, das ist im Trailer tatsächlich drin, es verschwindet auch mal ein Kind von den 6, die sie da haben, ich meine, dafür haben sie ja so viele und ja, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooler Film, wenn man sich darauf einlassen kann, dass es ein ruhiger Film ist, der trotzdem sehr, sehr unheimlich ist und sehr, sehr... Viele Naturaufnahmen, viele unheimliche Musik. Eben auch sehr schön gedreht, das ist auch ein Film, der finde ich sehr schön aussieht. Ja. Alles nur so in Grautöne, der ganze Film ist eher so grau-braun, aber richtig, richtig cool. Und ja, den habe ich auch jetzt im Nachhinein erst gesehen, den habe ich im Kino auch nicht erwischt und war dann so ein Blindkauf auf Blu-ray, weil ich mir dachte, ist sicher ganz gut. Aber eben, der ist nicht mal unter meinen Top 5, weil wenn ich da weiter abhake, dann bin ich jetzt bei The Lobster, den ich mir ohne Mist, glaube ich, vor 3 Stunden extra angeguckt habe, weil ich den, der hat keinen deutschen Kinostart bekommen, das sagt auch wieder viel aus über die Studios und was sie glauben, was gut ankommen würde. Das ist komisch, ne? Eben, also ich lief auch schon in den USA, sehr, sehr limitiert nur, auf irgendeinem Filmfestival, ich glaube, in Cannes war war im Wettbewerb drin und ist eben eigentlich von 2015 und kam eben erst im März 2016 bei uns auf DVD dann raus, auch nur auf DVD, um wieder das zu betonen, warum keine fucking Blu-ray? Tatsächlich es gibt keine Blu-ray zu diesem Film. Das hat mich so angekotzt. Und auf jeden Fall habe ich den heute Morgen erst gesehen und er ist sofort unter meine Lieblingsfilme des Jahres geschossen, weil es ist so ein bizarrer Plot und so ein stranger Film. Und ich erzähle immer nur die Grundsynopsis, weil Tobi findet das immer ganz doof, wenn man die Filme spoilert und das dann irgendwie. Nee, das gehört ja dazu. Wenn man sich was anhört, muss man auch davon ausgehen, dass man den Plot so ein bisschen zu den Grundzügen dann kennt. Eben, wirklich nur Grundzüge. Das ist ja Blödsinn. Wir verraten nicht, wo das dahin geht, aber wenn ich nur schon diese Grundidee erzähle, das ist ein Film, spielt jetzt nicht irgendwie abgefahren in der Zukunft oder so. Also nee, es spielt halt in einer Alternative. Eine alternative Welt, ja. Wo, wenn man ab einem gewissen Alter keinen festen Partner hat, wird man in ein Tier verwandelt. Also man wird dann erst noch in ein Hotel geschickt, in so eine Art Bootcamp und dann heißt es, hey, hier kommen jetzt die ganzen Singles zusammen und jetzt hast du 45 Tage Zeit und musst in dieser Zeit einen Partner finden. Und wenn du es nicht schaffst, dann kannst du dir aussuchen, in was für ein Tier, aber... Das wollte ich gerade sagen, sie dürfen sich aussuchen, in was für ein Tier sie verwandelt werden. Genau. Und der Film heißt eben The Lobster, der Hummer, denn der Hauptdarsteller sagt, er wäre gern ein Hummer, weil er mag das Meer. Und Hummer leben scheinbar extrem lange, irgendwie 100 Jahre oder sowas, das wusste ich auch nicht. Und deswegen wäre er dann gern ein Hummer, wenn es nicht klappen sollte. Und eben der Hauptdarsteller ist Colin Farrell, da haben wir ihn wieder. Und spielt eben einfach, ich weiß nicht mal, wie er heißt, also das ist auch nicht so richtig wichtig. Und Rachel Weisz spielt noch mit Lea Seydoux oder so, das war das Bond-Girl im letzten James-Bond-Film. Ich glaube, es war eine warme Frage. Stimmt, ich glaube, der war Farbe, den hast du auch gesehen, ne? Ja, den hab ich der war zum Glück nicht dieses Jahr, das müssen wir nicht drüber reden. Der Kugel bin ich ausgewichen damals. Den musst du dir angucken. Ich weiß nicht. Das sind 3 Stunden und danach fühlst du dich echt innerlich leer, weil du einfach so eine Beziehung von Anfang bis Ende miterlebt hast. Achso, ich dachte, besser? Ich meine, weil der sehr, sehr geil ist, der Film. Und nee, also diese 6 Szenen, diese 10-minütigen, ich glaube, die sind schon auch sehr direkt, aber geil ist das übertrieben, nee, finde ich. Okay. Das sieht bei denen eher so aus, als... Also die rammen sich halt ineinander. Und die rammen sich. Ich weiß, es wirkt irgendwie komplett fehl am Platz. Der ganze Film ist eher so liebevoll und dann diese aggressiven Sexszenen. Ja. Ich weiß nicht, das hat irgendwie nicht so gepasst. Okay. Aber besser wird er, wenn du ihn 4-mal nacheinander schaust. Ja. Dann wird er richtig gut. Und beim 10. Mal hängst du dich dann. Ne, 10 Mal waren es nicht, aber ich glaube, so 4-5 Mal habe ich den schon gesehen. Zusammen. Mit, aber ist auch egal, ein anderes Jahr. Wieso hast du den so oft gesehen? Weil ich arbeiten musste. Im Scharfrichter lief der? Ja, der lief im Scharfrichter. Oh fuck. So oft hätte ich den auch nicht sehen. Ja, es wird dann. Vor allem, wenn, schon Stunden, wenn er dauert und dann geht er erst um 9 Uhr los oder so, dann sitzt er da bis 12 Uhr nachts oder so mit so einem Film rum. Also, naja. Das Publikum war auch dementsprechend, hast du dich ganz wohl gefühlt. Guck mal, so läuft in so Trenchcoats und sonst nichts da, nichts an. Oh, ja, ja. Oder Frauen mit kurzen Haaren, die sich gegenseitig die Zunge die ganze Zeit in den Hals stecken. Ah, da hatte ich so ein junges Pärchen mit, von auch zwei Mädchen, die saßen bei La Belle Saison, saßen die drin und es waren noch ein paar andere Leute da. Und die haben den ganzen Film über so laut rumgemacht, dass ich mir echt überlegt habe, ich muss zu denen hingehen und denen sagen, dass sie bitte leiser rummachen müssen, weil das stört die anderen Gäste, wenn man die ganze Zeit. Gehört. Das nicht ist so laut blechen, bitte. Gell? Ja, also super. Keine Ahnung. Ja, also Schaffrichter gab es natürlich ein paar krasse Sachen dieses Jahr da. Weiß nicht, da habe ich auch noch ein, zwei Sachen, die ich noch nennen werde, wenn wir noch über die schlechteren Sachen reden. Aber eben The Lobster, auf jeden Fall super Empfehlung. Also den gibt es nur auf DVD, gab es nie im Kino. Also da habt ihr auch nicht, den habt ihr nicht verpasst oder so, sondern hat man in Deutschland nicht für nötig befunden, den in die Kinos zu bringen. Oder auf Blu-ray oder was auch immer. Aber eben, darf man auch nicht zu viel vom Plot her sagen, aber einer der super Geheimtipps des ganzen Jahres, würde ich sagen. Und wir können natürlich auch noch zwischendurch ein paar schlechte Sachen abhaken, bevor ich jetzt alles noch rausballer. Und wenn ich sagen würde, was der schlechteste Film für mich dieses Jahr war, Suicide Squad hat da nicht mal ansatzweise eine Chance. Für mich persönlich ist es Wild. Oh. Nicht Wild oder so, also nicht mit diesem Reese Witherspoon-Film vor 2 Jahren verwechseln, sondern es ist einfach nur Wild, das deutsche Wort. Ist, glaube ich, ein österreichischer Film. Also kam mir zumindest so vor, weil einige Darsteller kommen mit starkem österreichischen Akzent. Ja, aber einige Darsteller haben eben österreichischen Akzent. Ja, das war ich mir nicht sicher. Der Boss, oder? Ich habe es den Nachhinein nicht überprüft, woran es liegt. Der Plot dieses Films ist, dass eine Frau irgendwie ein bisschen. Sie fängt eine Affäre mit einem Wolf an. Ja, also irgendwie ist ihr Leben ein bisschen leer und dann fängt sie einen Wolf. Sie sieht einen Wolf in der Wildnis und denkt sich, oh, den will ich haben. Und irgendwie fühlt sie sich unglaublich hingezogen zu diesem Tier und schafft es dann letzten Endes wirklich, den zu fangen. Und ja, das ist dann, wird dann sehr, sehr Also ich finde halt, bei den Filmen hat man gemerkt, sie hatte eine Szene im Kopf. Ja. Also ich glaube, es ist auch egal, ob man den Film spoilert oder nicht, als sie dem Chef dann auf den Tisch kackt. Ja. Ich glaube, die Szene hatte sie im Kopf, die Regisseurin und Drehbuchautorin. Das ist, glaube ich, auch die Hauptdarstellerin, oder? nee, das ist, glaube ich, nicht. Oder die Lynette Stangenberg, glaube ich, heißt sie, die Hauptdarstellerin. Die ist auch schon ein paar anderen Sachen gewesen. Und die mag ich, das ist so eine Schauspielerin, da kann sie nichts für, aber die mag ich schon von Grund auf nicht, weil die hat eine unglaublich anstrengende Stimme. Mhm. Weil die klingt immer so ein bisschen, als wenn sie gerade geheult hätte und depressiv dazu ist. Und hat dann immer so, sie redet immer so irgendwie und das ist unglaublich anstrengend auf lange Zeit. Ich fand den Film auch nicht gut gespielt, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Nee, eben. Also, aber wie gesagt, die Regisseurin hatte diese Tischkack-Szene wahrscheinlich oder ich weiß nicht, diese Szene, als der Wolf ihr das Periodenblut aus der Möse leckt, keine Ahnung. Ja, das ist alles komplett in den Film. Da hat sie irgendwie eine Story drum gebastelt. Ja. Damit dann, und das ist halt dann eine Metapher dafür, dass sie zu ihren animalischen Instinkten zurückkehrt, was weiß ich. Ja, das ist halt wenig da. Also auf 1,5 Stunden leckt mich am Arsch. Das wird halt als 10 Minuten Kurzfilm vielleicht funktionieren und das war's. Ja. Das Krasse war halt einfach, ich weiß noch, wie ich die Poster dafür aufgehängt habe, um den zu bewerben. Und ich glaube, jede deutsche Tageszeitung und Internet. Mhm. Die Kritiken sind die überschlagen sich mit, wie großartig dieser Film ist und überwältigend und berührt einen tief im Inneren. Und also unglaublich positiv. Ein ganzes Poster. Das Poster war nur voll mit den positiven Kritiken und sonst gar nichts. Und dann dachte ich mir halt, also eben, ich hatte keine Erwartung, aber dachte mir so nach dem Poster, ja, also scheiße wird er ja wohl jetzt nicht sein, oder? Weil der Trailer jetzt auch nicht so schlecht aussah. Genau, es war eigentlich ganz okay. Und die Idee ist ja auch ganz lustig irgendwie mit diesem Wolf und dass er irgendwie, dass sie dieses wilde Tier da zähmen will auf eigene Faust und so. Aber siehst du, also die Idee hat sich halt dann während dem Film nicht weiterentwickelt. Genau. Sie ist halt stehen geblieben. Genau. Und es wäre cool, wenn sie irgendwie weitergedacht hätte. Und dann halt möglichst ein paar Szenen eingebaut, die schocken sollen oder über die wird man noch reden. Genau. Und umso platter wird es halt eben. Also wenn ich mir denke, okay, eben, sie kackt jetzt auf den Tisch, weil sie kackt halt auf den Tisch. Nachdem der Chef hier auf den Bauch gewichst hat, nachdem er gesagt hat, aber entschuldigt. Allerhöchste Eisenbahn. Und er entschuldigt sich aus, tut ihm wirklich leid. Oh, das war das vorher der Schiefganger. Das tut mir jetzt wirklich leid. Also ich bin da anders eingegangen, weil ich hatte nur den Hinweis bekommen, dass der Film irgendwie ein bisschen eklig ist und ein bisschen merkwürdig ist. Und ich muss sagen, ich stimme ihm nicht ganz zu. Also ich habe ja schon gesagt, ich finde den eigentlich, also gut ist er nicht, das stimmt schon. Aber, das stimmt schon, aber. Aber er hat schon eine eigene Atmosphäre, die er entwickelt innerhalb des Dings. Und klar, das entwickelt sich nicht weiter, aber Ja, aber das muss es auch gar nicht, weil es ist so weird einfach, sich das anzuschauen. Ja, wenn ich mich lange auf die Toilette sitze, habe ich auch eine eigene ja. Atmosphäre dort geschaffen. Ja, das ist ja noch Film und dann Zeitlupe, dann sieht man, du kannst eineinhalb Stunden lang. Das wär's. Ja, wenn YouTube es zulassen würde, hätte ich das auch schon lange gemacht. Also den ganzen Channel zu, einfach nur so. Echt? Das kann mein Sonntagsfrühstück wieder verarbeitet. Ich denke mir mal an das Kacken auf YouTube. Nee, aus medizinischen Gründen ist es auf jeden Fall. Also, ja, da kannst du dir auch Geburten anschauen, das weiß ich schon, aber. Also dann darfst du, also natürlich, wenn du jetzt das Arsch aussiehst, nicht, aber wenn du. Doch, aus medizinischen Gründen geht das anders. Du kannst dir komplette Geburten auf YouTube anschauen, wo Leute da, wo die Vagina halb zerreißt, wenn das Kind rauskommt. Ach, dann weiß ich, was ich will. Weil das ist. Ja, da hast du lang Spaß dran. Da wird dann die Bildung dahinter wird. Dass es ganz wichtig ist, dass Leute das auch wissen, dass Vaginas reißen können bei der Geburt. Finde ich tatsächlich auch nicht verkehrt, dass man so. Nee, ist wichtig. Aber wenn du halt da mal durch Zufall draufklickst oder sich ein Freund einen Spaß erlaubt und sagt, guck mal das Video kann da an. Kann man dann rein zufällig auf ein Video klicken und es steht, Vaginales bei Geburt. Nee, manchmal checkst du halt eben. Oder was wohl in dem Video gilt. Und nicht zu vergessen, YouTube Autoplay. Also ich meine, wenn du lange genug das laufen lässt, irgendwann kommst du an Stellen raus, an die wolltest du echt nie rauskommen. Ja, ich bin mal bei einer 10-minütigen Compilation gelandet von, wie Kuchen perfekt glasiert werden. Das, dann dachte ich mir, okay, jetzt muss das ich... Das klingt auf jeden Fall nicht so eklig. Also Mutterkuchen oder so. Aber wenn ihr bei Mutterkuchen landen wollt, ne? Perfekt glasierter Mutterkuchen, ja. Es gibt ein Reddit, das heißt Not Safe for Work YouTube. Da kann man sich solche Links raus. Nee. Lass mal stecken. Für mich war das auf jeden Fall der schlechteste Film des Jahres. Eben, die Atmosphäre mag da sein. Und eine Grundidee, die ich für einen Kurzfilm reichen würde, auch. Aber wenn man mich dann zwingt, der war ja nicht mal nur 90 Minuten, der war ja sogar noch lang, der war ja 2 Stunden oder so. Nee, das sehe ich nicht ein. Also, und ich mag Kunstfilme und Sachen, die interpretativ sind und eigen und verrückt. Aber nicht, wenn es so platt. Also eben, ich hatte das Gefühl, dass irgendwie ein Mainstream-Typ sagt, ich mache euch jetzt mal einen Kunstfilm. So, jetzt könnt ihr mal gucken, wie das aussieht. Da findet ihr doch geil, oder? Wenn da jetzt so ein Wolf ist, der da. Schon, ich habe über den auch lange nachgedacht, aber über Suicide Squad habe ich halt lange nachgedacht, weil ich das Gefühl hatte, der will mich persönlich beleidigen. Der andere. Ich hatte auch das Gefühl bei dem. Der wollte Leute anpacken, die was Besonderes sehen wollen oder. Ich hatte echt das Gefühl, dass da irgendeiner keine wirkliche Idee hatte und sich gesagt hat, ich provoziere jetzt einfach mal ein bisschen, dann kriege ich vielleicht Fördergeld dafür und ich mache es einfach so abgefahren, dass die Kritiker meinen, oh shit, das ist so abgefahren, das sollten wir wahrscheinlich mögen, oder? Also es gab schon ein paar Mal, dass Kritiker so denken, oh, das ist eben, genau, das ist so künstlerisch. Ich verstehe es jetzt zwar nicht, aber eigentlich kann ich es verstehen. Ist auch sicher gut, wenn ich es nicht verstehe, oder? Ja, dann ist es sicher ein geiler Film. Also auch der Riesenfail von jeder Zeitung und von jedem Online-Magazin oder was auch immer, die diesen Film gefeiert haben, weil... Ja, vielleicht verstehen wir ihn tatsächlich. Ja, genau, vielleicht sind wir einfach dumm. Nee, das kann auch wirklich immer sein, stimmt schon, aber zu meinem aktuellen Wissensstand und meiner aktuellen Bildung würde ich sagen, scheiß Film. Tut mir leid. Wenn wir schon mal schlechte Filme sehen, habt ihr auch Schau mich nicht so angesehen? Was war das nochmal? Der mit dieser... Mutter und ihre Tochter und die Nachbarin war so eine aus Mongolien. Ja. Ja. Mongolien, aus der Mongolei. Aus der Mongolei, ja. Mongolien. Und dann hat die eine Affäre mit dem Vater, weil, oh Gott, der Film, ich habe den 5-mal gesehen und das Drehbuch, das war, das hat offensichtlich jemand geschrieben, der nicht weiß, wie Kinder sind. Oh, das schön. Ja, das stimmt. Das ist immer toll. Also die aber kleine Tochter, die hat agiert wie... Du hast auch gesehen, oder? Spoilern wir an der Stelle, weil... Wenn das die schlechten Filme des Jahres sind, dann spoilern wir. Wir wollen die Leute ja davon bewahren, diese Filme jemals durch Zufall zu. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich den Plot richtig in Erinnerung habe, aber gab es das Kind überhaupt? Das gab es, ja. War sie das nicht selber? Nein. Hä? Das Kind, das war ja das Kind von der Blonden. Und die... Aber am Ende ist es ein bisschen interpretativ, würde ich behaupten. Ja, aber und deswegen muss man, muss man sagen, das Drehbuch war auch vielleicht gar nicht so schlecht. So allgemein gesehen, die Idee dahinter. Das war nur die Umsetzung, die halt ganz mies war. Das ist wie die, wo sie den da gab es noch einen anderen, wo sie den alten Mann, wo sie dann eine Affäre hat. Oh fuck, wie hieß der? Das ist der gleiche. Das ist der Vater von der. Genau, der hätte eigentlich zum Abendessen kommen sollen, oder? Genau. Du warst dir selber so schlecht, dass deine Persönlichkeit gesplittet wurde und du dachtest, das sind zwei verschiedene Filme, die nee, da... Nee, ich habe die nur für ähnlich gehalten. Genau. Nee, und sie vögelt dann den Vater und deswegen passiert dann das am Ende. Ja, es war schon eigenartig. Aber das Besondere ist eigentlich, wie schlecht die Schauspieler waren und wie schlecht der Ton war dazu. Die Mongo... Ich weiß schon, das war die Regisseurin. Das war die Regisseurin und Drehbuchautorin gleichzeitig. Ja, das war irgendwie der Abschlussfilm oder sowas. Wie heißt der Menschen, die aus der Mongolin, oder? Golem. Der Mongole und die Mongolin, oder nicht? The The more you know. Ich hoffe es. Also wie Mongolei. Bei dem Land bin ich mir sicher, aber bei der Gegend bin ich mir sicher, ist die Mongolei. Mongolei-Region. Die Mongos. Die Mongos. Die Mongos. Klingt an einer guten RTL2-Vorhand-Serie eigentlich. No offense. Hey, tut uns echt leid. Also, wir wissen einfach nicht. Also, wir sind doof. Das ist wie mit Peter Maffay und Rumänien. Und manche sagen dann Murenien. Also, Murenien? Ja, das klingt auch besser eigentlich. Ich finde eigentlich, sollten die ganzen Länder und so umbenennen, einfach damit es besser klingt. Und dann würde Deutschland wahrscheinlich, wenn es griffiger werden soll, einfach Naziland heißen oder so. Ja, auch nicht gut. Ja. Brezelland. Fritzelland, ja. Österreicher Fritzelland. Ja. Nein, Brezel. Ach so, Brezel. Ja, also mein schlechtes Film des Jahres, du hast Suicide Squad gehabt. Hast du irgendwas anderes, was du katastrophal schlecht fandest? Ich überlege gerade. Nee, du findest alles geil. Naja, ich fand den Bild zum Beispiel ziemlich furchtbar, den Paula fand ich. Ich kann dir aufzählen, was ich so schlecht fand, weil teilweise haben wir die beide gesehen. Ich fand. Tagebuch der Anne Frank, habe ich gesehen. Oh ja, der war sehr schlecht. Um das nochmal festzuhalten. Da habe ich den Trailer gesehen, da war mir schon klar, das ist die, also erstens die Schauspielerin, die kann. Oh, die ist so schlecht, die Anne Frank. Die ist so schlecht. Also einen Film über Anne Frank machen und dann einen zu casten, die offensichtlich nicht schauspielern kann, wenn man das schon im Trailer erkennt. Weiß ich nicht, dann sollte vielleicht der Casting Director oder wer auch immer dieses Mädchen da gecastet hat, gefeuert werden. Ja. Aber die macht jetzt große Karriere, weil die ist jetzt in Bibi und Tina ist sie jetzt. Die Anne Frank im nächsten Teil. Da bin ich sehr gespannt drauf und sie hat auch denselben blöden Gesichtsausdruck im Trailer schon, wo ich mir denke, mag ich immer noch nicht. Aber wenn man einen Anne Frank Film macht und der dann irgendwie belanglos ist, dann hat man doch also grundsätzlich irgendwas falsch gemacht. Ja. Also das. Gut, aber es ist halt auch, vielleicht liegt es daran, dass es einfach ein Stoff ist, den jeder von uns kennt, jeder weiß, was in der Geschichte auf sich hat. Es ist nicht wirklich was Neues. Es hätte einfach gar keinen neuen Anne Frank-Film gebraucht. Lässt man es halt sein. Eben, dann ist halt gut. Und wenn dann noch die Hauptdarstellerin schlecht ist. Also es wäre, als würden sie Schindlers Liste remaken und dann irgendwie langweilig werden. What the fuck? Das kommt ja eh alle zwei Jahre in Anne Frank-Film, oder? Also ja, gefühlt schon. Ja, also den habe ich hier noch. Dann habe ich hier X-Men Apocalypse, fand ich wirklich nicht gut. Gerade wenn wir bei schlechten Comic-Verfilmungen sind, der war sehr lahm. Und den nehme ich halt immer übel, diesen X-Men-Film, weil die so gute Schauspieler da drin haben. Mike Fassbender, James McAvoy, das sind so gute Schauspieler. Die könnten so viel machen. Eben. Und am meisten sind sie in so einem richtigen Schrott. An sich gut, aber die Quicksilver sehen. Ja, eh klar, das ist immer technisch halt toll. Das war es halt dann auch. Girl on the Train war schlecht, finde ich. Sehr, sehr lang. Also ein Film, wo ich fast eingeschlafen wäre, weil ich dachte, oh Gott, geht's jetzt aber irgendwann noch los mit der Story, die irgendwie spannend ist. Und das ist so ein klassischer Film mit einem riesen Twist am Ende, der total platt ist. Nein, ich weiß, also, den hat mir die eine erzählt, die da immer reingerannt ist. Oh Gott, ja. Sie war die toll, ich weiß, sie hat ihn gefeiert. Dankeschön. Eine unserer Stammkundschaft, die hat ihn absolut gefeiert. was habe ich noch? Die fast perfekte Welt der Pauline. Um nochmal. Ach, den fand ich gar nicht so schlecht. Das ist ein absolut creepiger Horrorfilm, der als französische Komödie inszeniert wird, weil die Franzosen nicht wissen, was witzig ist. Um einfach noch ein bisschen rassistisch zu werden im Naziland. Also ich meine, wenn Pauline in dem Film Mann gewesen wäre, dann wäre es bestimmt strange. Das hast du auch gesagt, das finde ich nicht. Ich finde den so oder so super creepy. Naja, also er wäre für das Massenpublikum wäre es creepiger gewesen, wenn es ein Mann gewesen wäre. Verstehe ich schon. Aber für normal denkenden Menschen ist es so oder so. Und eben, wir spoilern den, weil es völlig egal ist, weil den soll ich auch nicht gucken. Doch, das ist eine französische... Oh cool. Gott, nein! Ja, aber wir können den Plot ja trotzdem kurz erklären. Also französische Komödie über eine Frau, die, ich glaube, Alleinunterhalterin für Kinder ist, auf Kindergeburtstagen, so schlägt sie sich durchs Leben. Als Clown. Genau. Und dann fährt sie zu einem neuen Auftrag und findet irgendwie, glaube ich, den Weg nicht mehr, weiß nicht mehr, wie sie da... Als Banane. Ja, sie macht das oder als Banane. Sie verteilt sich auch als Darth Vader und so. Nee, sie ist doch der Tod. Ach, als Darth Vader. Ja, stimmt, sie kommt als Tod. Okay, das hat ein bisschen Stil. Nee, sie ist in Darth Vader. Ja, aber in dem Moment, wo sie dann den Typen umbringt, kommt sie als Tod. Ja, was aber auch total sinnlos war, warum schleppt sie die Sense aus ihrem Auto raus? Also, das habe ich schon so gehört. Irgendwo hin. Sie hat nur nach dem Weg gefragt. Ich packe doch nicht meine Sense aus, wenn ich nach dem Weg frage. Das ist eine französische. Aber an der Stelle ist schon das erste Mal, dass du so WTF den Moment hast, weil sie steigt aus dem Auto raus, ist aber an der falschen Stelle und geht zu einem Typen hin, der sie nicht sieht, tippt dem als tot verkleidet von hinten auf die Schulter, der erschreckt sich, fällt runter in eine Müllgrube oder sowas und sie sieht das, merkt, der regt sich nicht mehr und das Schlauste, was sie sich ausdenkt, ist, sie ruft jetzt mal den Notdienst und dann fährt sie wieder und geht einfach wieder. Sie lässt ihn einfach dort liegen und das hält sie für eine gelungene Aktion. Ist das nicht romantisch? Sie macht sich ja schon Sorgen, was sie da gemacht hat und sie ist halt einfach so verpeilt und weiß offensichtlich nicht, wie man mit dem Leben umgeht. Deswegen verzeihe ich das, dass sie das getan hat. Ja, wenn es dabei bleiben würde, aber der ganze Film geht halt so weiter. Weil dann denkt sie sich, also ich habe den Typen jetzt irgendwie ins Krankenhaus gebracht durch meine Aktion. Ja, das war vielleicht ein Unfall, das war ein Versehen, da eben, wer soll jetzt da wirklich schuld sein? Und wie jeder normale Mensch, was ich mir auch immer denke, wenn ich Leuten irgendwie Schaden zufüge, zufällig, denke ich mir, jetzt klaue ich einfach mal ihr Leben oder so. Nein, sie kümmert sich halt dann um den ohnmächtigen Mann, der dann im Koma liegt. Ja, sie nimmt unter anderem seine Hand, während er im Koma liegt, und führt sie zu ihrer Brust, weil sie es einfach toll findet. Ja, aber sie baut ja währenddessen natürlich eine Bindung mit ihm auf. Er ist im Koma. Mit dem bewusstlosen Menschen. Ja, aber die Bindung baut natürlich eher nicht mit ihr auf, weil er im Koma liegt. Aber sie, also ich fand, man konnte schon nachvollziehen, wieso sie dann so reagiert. Das Erste, was sie macht, ist, dass sie zu seiner Arbeit geht und ihm seinen Job klaut. Genau, also, sie übernimmt auch seinen Job, nimmt sie. Und bei dem Kind, sein Kind lügt sie auch noch an und gibt danach die Freundin von ihm aus, was sie erst machen kann, weil sie in die Wohnung von ihm einbringt. Aber das Kind weiß ja Bescheid. Aber wenn man das so erzählt, da klingt es einfach wie ein sehr unangenehmer Psychothriller, also wo einer einen gestalkt hat und dem sein Leben klaut. Das könnte auch ein Horror. Aber sie packen halt einen anderen Soundtrack drunter und sagen einfach, ach, das ist eine Komödie, war nur ein Fehler beim Schnitt. Und also, nee, sorry, der Film ist einfach vom Ton, den er treffen will, völlig daneben. Und also ist ja okay, wenn du den magst, aber ich fand den ganz schrecklich. Also das ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm oder so. Ich weiß nicht, wenn man einen chilligen Filmabend mit Freunden oder so haben will. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie als geistig behindert wirken soll. Ja, das habe ich auch gesehen. Dass das vielleicht, und wir sehen das alles durch ihre Augen und sie ist halt einfach. Ja, sie ist halt ein bisschen retardiert, das stimmt schon, aber statt ihrer Art. Also es ist langsamer, ist sie auf jeden Fall, das kommt schon raus, aber ich habe überlegt, ob sie vielleicht einfache Behinderung haben soll. Dann wäre das vielleicht irgendwie ein bisschen. Willst du auch mit dem Titel Sinn machen, also die fast perfekte Welt der Pauline, weil sie sieht einfach alles als toll an und als knuffig und nett und so. Aber dann wäre das ein super Twist gewesen, wenn am Schluss rauskommt, ja, sie ist eben ein bisschen Banane im Kopf und eigentlich ist das alles ganz schön ernst, was sie da gemacht hat. Aber wenn das Ende ein bisschen anders gewesen wäre, hätte ich dem Film ganz viel verziehen. Ja. Aber dadurch, dass. Das spoilere ich jetzt mal nicht, weil das wäre ja schon ein bisschen Spoiler. Es ist eine französische Komödie und es ist eine Romanze, also es ist einem dann eh schon ein bisschen klar, wo das hinläuft. Also, ja, aber hätte es nicht gebraucht. Ich habe ja noch die Insel der besonderen Kinder stehen. Habe ich nicht gesehen. Vielleicht alleine damit stehe, dass der... Burton hat mich mit Alice im Wunderland sowas von enttäuscht, dass ich diesen Mann... Nee, ich möchte dem keine Unterstützung mehr geben, indem ich einen seiner Filme angucke. Ist bei mir auch so. Also mit Tim Burton bin ich eigentlich echt durch, aber dann, ja, wenn man halt in Gesellschaft ist, dann denkt man so, ach, was soll's, gebe ich dir mal eine Chance, den Film. Also wir hatten, glaube ich, an dem Abend zwei, drei Filme zur Auswahl, die wir hätten gucken können, und ich habe gesagt, hey, Tobi, du entscheidest, was wir gucken. Und ihm macht ja auch keinen Vorwurf, dass du dich für den Film entschieden hast, weil Tobi. Es konnte auch keiner wissen im Nachhinein, dass er so ist, wie er halt ist. Es ist halt auch, das ist halt einer von diesen Filmen, ich habe mir das echt ein paar Mal gedacht dieses Jahr, ich habe mittlerweile lieber einen Film, der was Krasses versucht und grandios scheitert, wo ich mir am Schluss denke, oh, lecker, hat ja gar nichts funktioniert, aber ihr habt es versucht. Als diese Durchschnittsfilme, diese Filme, die so, ah ja, und dann haben wir so ein paar Millionen Dollar für Effekte und hier nehmen wir ein paar Schauspieler, die ihr kennt, und wir nehmen so eine Story, die euch jetzt auch nicht verschreckt oder so, sondern so eine Story, wo ihr gut mitkommt und die ist auch irgendwie schon mal da gewesen, aber ist ja nicht schlimm, machen wir einfach so auf, das nervt mich viel mehr, diese Filme, die alles auf Sicherheit spielen, weil dann habe ich einfach nur das Gefühl... Aber ist der Film nicht auch eine Buchvorlage? Ja, also die Bücher müssen schon mal wirklich ganz anders sein. Das haben wir im Nachhinein angeguckt. Also die Bücher, sie haben da schon sehr frei interpretiert an einigen Stellen. Also den Bösewicht, den der Film hat, den gibt es im Buch gar nicht, der existiert gar nicht. Also wie wenn du dir Lord Voldemort ausdenken würdest. Und den gibt es gar nicht in den Büchern. Also das ist halt, auf dem Level haben die da interpretiert. Ja, aber Herr der Ringe haben sie ja auch einen Bösewicht erfunden. Ja, eben. Aber halt dann so eine Randfigur oder so, was soll's. Naja, auf jeden Fall, wenn du den Film natürlich als Kunstwerk betrachtest, dann ist er nicht besonders. Aber wenn du den Film in einer Reihe mit Tribute von Panem oder sowas setzt... Dann sind Tribute von Panem besser und die waren auch nicht gut, die letzten zwei Filme. Ich verstand gar nicht, wieso die Tribute von Panem-Filme immer so beschissen aussahen. Die müssen doch, also die haben doch so viel eingespielt, die müssen auch ein Budget haben, dass die gute Effekte hinkriegen, oder? Twilight! Unglaublich viel eingespielt, aber die schlechtesten Effekte. Also die waren schon alt, als der Film ins Kino kam. Ja, also, oh shit. Also dann haben sie jetzt jemanden aus den 90ern mit der Zeitmaschine geholt und der hat die Effekte gemacht mit einem Computer. Wie gesagt, nicht der katastrophal schlechteste Film des Jahres, aber die Insel der besonderen Kinder war halt für mich insofern einfach so mies, weil er so belanglos durchschnittlich war. Wo ich mir dachte, warum finanziert man das dann überhaupt? Also das war einfach so, hatte ich das Gefühl, die wollten jetzt einfach ein bisschen Geld verdienen, aber hatten gar keine Idee dahinter. Und wenn das so präsent ist, also wenn ich da nicht mal einen Kerl in dieses Projekt mit reinstecke, wo da irgendwie immer Hunderte, Tausende von Menschen an so einem Film arbeiten und nicht einer hatte so ein bisschen Leidenschaft und wollte so ein bisschen was Tolles draus machen, also eben wenn wenigstens die Effekte außergewöhnlich gut gewesen wären oder die Schauspieler oder die Story oder die Musik oder irgendwas, und es war alles durchschnittlich und belanglos und ja, ich finde, es ist ein bisschen ein düsterer Kinderfilm und da sicherlich nicht der beste, aber... Eben, für Kinder war das auch das Problem. Was für ein Publikum wollte er ansprechen? Also, ich war 12 oder so und für Kinder war eindeutig zu düster, weil ein ganz entscheidender Teil dieses Films ist immer, die Bösen klauen die Augen von Menschen. Und dann siehst du halt in den ersten paar Minuten schon so, die Hauptfigur ist ein Junge und Verwandte von ihm, siehst du halt dann ohne Augen in den Augenhöhlen. Das ist einfach nur, was soll denn das jetzt? Mit den Knöpfen. Genau, also so richtig creepy und abgefahren. Und dann ist so, okay, ist das jetzt eher so ein Horrorfilm? Aber nee, dann wird es wieder von der Idee doch, also von der Story dann doch wieder so platt, dass es ein Sechsjähriger versteht. Aber zwischendurch halt wird es plötzlich unheimlich. Und ich denke, für wen ist der Film jetzt gemacht? Also sucht euch ein klares Publikum. Das ist ja genau das, was an Deadpool so toll war, dass er ein klares Publikum hatte. Und dann mit euch machen wir diesen Film und wir verdienen trotzdem ein Heidengeld damit. Und das steht ja immer dahinter bei Filmen. Also zumindest bei diesen Sachen, die im Mainstream sind und auch groß angelegt sind. Und einen einzigen habe ich noch auf meiner Liste der schlechtesten, den auf jeden Fall mit mir gesehen, Tobi. Legend. Ich hätte ihn fast verdrängt. Ich habe einfach geguckt, was lief dieses Jahr und ich wusste schon gar nicht mehr, dass der dieses Jahr war. Mit Tom Hardy in der Doppelrolle. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist einer der schlechtesten Filme des Jahres. Er wird halt zum Ende raus ein bisschen lang. Ich fand ihn halt sehr langatmig von Anfang an. Ich dachte so eine flotte Gangster, so ein flotter Gangsterfilm, so manchmal so ultra brutal, aber dann doch wieder witzig, so wie halt Martin Scorsese-Filme früher waren. Und sowas hatte ich mir erhofft und ich fand ihn eher langweilig. Also es war halt nicht so. Bis zum letzten Drittel hast du doch genau das gekriegt. Ich fand den wenig. Es war so Standard. Es war halt auch nicht so irgendwie was Originelles dann irgendwo an irgendeiner Stelle. Und das einzige Originelle war eben, Tom Hardy spielt eine Doppelrolle. Er spielt seinen eigenen Zwilling. Und das muss man sagen, der Zwilling, also der ein bisschen verrückt ist, also der eine von ihm ist so halbwegs normal, der andere ist ein bisschen Panne, der war unterhaltsam. Wenn er in seiner Doppelrolle dann war, den anderen hat er halt dann deutlich nasaler gesprochen, immer so. Und mein Lieblingszitat des ganzen Jahres war der Bruder ist ja schwul von ihm und der hat dann irgendeine. Er hat dann mehrere Affären und irgendwann hat er mal was mit einem Schwarzen und dann sagt er einfach nur im Nachhinein über diese Beziehung, über den Sex, den er mit ihm hatte, ja, das war schon ganz gut, ich habe ihn verbogen wie eine Brezel. Und den Satz musste ich laut lachen und den Satz fand ich sehr witzig. Aber ansonsten, ja, eben, ich wusste nicht mal mehr, dass er dieses Jahr war, dieser Film. Also hättest du mir gesagt, wir haben den vor 2 Jahren gesehen, hätte ich es dir auch geglaubt. Wie gesagt, nicht der Schlechteste ist eindeutig Wild, weil, ja, was sollte das? Und auch Suicide Squad ist schlechter, aber Legend war auch sowas. Hat es für mich nicht gebraucht. Ich weiß nicht, ob du noch Sachen hast, die du schlecht fandest? Nee. Ich hätte nur noch meine Top 4 Filme dieses Jahr. Dann hau mal rein, falls da noch was ist, was ich nicht genannt habe. Also ein, zwei. Ich habe auch noch 2 übrig, aber die wirst du wahrscheinlich auch mit abdecken. Also bisher hast du noch keinen von meinen 4 Lieblingsfilmen genannt. Also von echt? Okay, dann leg los. Also ich habe gerade eben vor einer Stunde oder so, habe ich noch einen Film gesehen. Den wollte ich das ganze Jahr über schon sehen. Ich dachte mir, den gucke ich mir jetzt noch an. Der hier heißt Closet Monster. Das ist ein kanadischer Film, geht um einen Jungen, von dem sich die Eltern trennen und die Mutter verlässt halt den Mann und der Junge bleibt halt bei seinem Vater und dann geht er halt als Junge irgendwie am Schulhof rum, er hat so einen Hamster, der mit ihm redet, also es bildet sich halt ein, dass der Hamster mit ihm redet und wird dann Zeuge, wie ein paar Leute jemanden mit einer Eisenstange totprügeln, weil er schwul ist. So, und dann wird halt ein bisschen vorgespult, bis er 18 ist. Und er ist halt auch schwul, aber immer wenn er irgendwie diese Gedanken kriegt, muss er sofort dieser Typ ist am Friedhof erstochen oder erschlagen worden mit dieser Eisenstange, kriegt er halt immer so diese Vision von diesem Friedhof wieder. Hört sich jetzt mega düster an, dieser Film, aber es ist tatsächlich ein recht, richtig cooler Film gewesen. Ist es eine Komödie oder so? Nee, also meinst du, es ist halt so düster und soll es gar nicht sein, oder? So ein Coming-of-Age-Film. Okay. Also er verliebt sich dann auch an einen, der irgendwie mit ihm zusammenarbeitet in so einem Baumarkt und so weiter. Und dann öffnet er sich so langsam. Aber dieses Schwulsein von ihm ist dann gar nicht so das Hauptproblem, sondern eher die Beziehung, die er mittlerweile mit seinem Vater hat. Und er ist halt immer noch in diesem Haus, wo die Mutter schon sagte, dass sie einfach raus musste und nicht mehr konnte. Und er ist da halt immer noch drin und wird unterdrückt und aber wie gesagt, echt cooler Film, ich will nicht zu viel verraten. Okay. Nee, habe ich auch überhaupt gar nicht gehört, also noch nichts mitbekommen von dem. Gegen Ende habe ich dann auch wirklich Gänsehaut gekriegt, das war dann tatsächlich ein krasses Finale. Okay. Aber sehr guter Film, sehr zu empfehlen. Aus Kanada. Doppeldeutiger Titel, ne? Ja, klasse. Ganz verstehe ich schon. Nicht schlecht. Also, er ist auch sehr visuell, der Film. Also er spielt auch mit diesen in den Schrank, aus dem Schrank und so weiter. Mhm. Also, sehr zu empfehlen, Closet Monster. Kennt man den, wie der mitgespielt hat? So, ist das schon irgendwas? Also eher wirklich Indie, wirklich? Ja. Neue, unbekannte Schauspieler? Also, der Film spielt im Neufundland. Ja, mir ist auch gerade eingefallen, dass du eine Sache auf jeden Fall nennen wirst, die ich leider nicht sehen konnte, weil man bei uns in unserer ländlichen Gegend es nicht für nötig hielt, diesen Film zu spielen. Ich bin mir relativ sicher, dass der dann noch in den Top 3 ist, die jetzt übrig sind. Meinst du Der Nachbar? Nee, den meine ich nicht. Nee, sorry, ich meine was anderes. Vielleicht ist er auch gar nicht mehr dein Favorites. Aber gut, Der Nachbar, ja. Der Nachbar. Also der ist auch deutscher Film. Es geht, also gleich am Anfang wird erstmal gesagt, Vorsicht, wenn du Epilepsie hast, guck den Film nicht. Wenn du dich schnell unwohl fühlst bei tiefen Basstönen, guck den Film nicht. Aber schau den Film so laut, wie es geht. und dann bricht halt der Wahnsinn über dich herein. Also es geht ich weiß nicht, die ist wahrscheinlich 18, um Mädchen. Die gehen auf einen illegalen Rave in einem Freibad. Und sie nimmt halt Drogen und klappt dann zusammen. Und ab da weiß man eigentlich nicht mehr, was wirklich ist, was falsch ist. Sie sieht dann immer wieder so ein Viech, also sie nennt es auch Viech. Mhm. Das ist der Nachbar. Und sie will die Welt dann davon überzeugen, dass dieses Viech eben da ist, aber ihr glaubt keiner. Oh Gott. Und also der Film... Gleich nach Drogenerfahrung. Der Film geht weit darüber hinaus. Dann. Weit. Also man denkt sich immer wieder, was? Was? Was? Und dann... Und dieser völlig wahnsinnige Soundtrack. Manchmal ist es nur ein... Und... Also wie gesagt, man sollte keine Nachbarn haben, wenn man den Film guckt. Aber auf jeden Fall ganz, ganz laut. Also es ist ein sehr beeindruckender deutscher Film. Okay, ja. Du hast mir damals, ich glaube, das war schon, als wir geguckt haben, was dieses Jahr so kommt, 2016, hast du den schon erwähnt und dass du auf den dich sehr freust. Ja. Hat sich bei mir echt einfach nicht ergeben, aber hatte ich mir damals schon ein bisschen vorgemerkt. Ja, was hast du noch? Ich überlege gerade, was der... Ja, also ich dachte, du redest noch von Swiss Army Man. Genau, den hatte ich noch, weil ich den einen Teil von meiner Liste gelöscht habe. Ja, aber den hätte ich sehr, sehr gern gesehen, aber in unserer Gegend hat man es nicht für nötig befunden, den im Kino zu spielen. Der hat mich auch tatsächlich fast zu Tränen gerührt. Ja. Ich dachte nicht, dass ein Film mit einer pupsenden Leiche... Das ist kurz der Plot. Es geht im Grunde zwei Schauspieler wahrscheinlich in dem Film, so wie es ein Trailer war. Paul Dano und Daniel Radcliffe. Eben, also Harry Potter himself ist dabei und er spielt die größte Rolle seines Lebens, muss man einfach sagen. Er spielt einen Leichnam, der nicht so richtig tot zu sein scheint im Trailer. Also eben, er furzt immer noch und... Also, es geht halt darum, dass einer auf einer Insel gestrandet ist und er will sich gerade umbringen und dann... wird halt eine Leiche angeschwemmt. Und das ist Daniel Radcliffe. Genau, und die kann sehr gut pupsen. Und kann scheinbar auch alles mögliche andere, weil eben Swiss Army Man, er ist wie ein Schweizer Army Messer, diese Leiche. Genau. Und dann kämpft er sich halt mit Hilfe dieser Leiche zurück in die Zivilisation. Ja. Aber sehr, sehr berührender Film. Und das dann im Nachhinein zu sagen, also pupsen eine Leiche. Ja, sehr berührend. Trotz allem Fäkalhumor, dieser Film erreicht eine Tiefe, die ist halt, vor allem es ist halt ein Film, da bist du danach, bist du glücklich. Ja. Also hat man nicht so oft, wenn man aus Film geht und dann einfach glücklich ist. Nee, sah auch im Trailer so aus, also ein lebensbejahender Film, wurde mir da versprochen. Also ich will den auch unbedingt noch sehen, aber ja, wollte jetzt nicht extra nach München oder sonst wo fahren, um diesen Film sehen zu können. Deswegen habe ich nicht auf die Reihe gekriegt. Du natürlich schon. Genau, das ist deine Top 1 oder ist das deine? Nee, das ist in meinen Top 4, das ist so ein Mischmasch. Okay. Aber meine ganz große Nummer 1 ist Toni Erdmann. Echt? Okay, ich wollte gerade sagen, wir haben hier noch was außen vor gelassen, wo ich dachte, dass du da den Oscar gefeiert hast, aber so. Wir haben The Revenant noch nicht angesprochen. Ja gut, aber der zählt für mich zu 2017. Der ist auf jeden Fall, ja, wieso, er kam bei uns im Januar raus. Ja, dann ist halt Revenant auch noch dabei. Revenant ist für mich so 2016, ich weiß nicht. Weißt du, lange her ist. Wir haben schon noch einen anderen Film ausgelassen. Ja eben, also wir haben noch was anderes ausgelassen. Also für dich ist er nicht in den Top-Dingen, aber The Revenant... Ich muss leider letzten Endes sagen, dass es mein Lieblingsfilm des Jahres ist. Ah, jetzt weiß ich, welchen vergessen haben. Aber nee, der ist nicht so weit oben. Aber eben The Revenant, ich hätte mir gewünscht, dass sich meine Liste ändert, aber wir haben das damals beim Podcast schon gesagt und bei mir hat sich das nicht verändert. Es ist immer schade, wenn man im Januar den besten Film des ganzen Jahres sieht. Und das war für mich tatsächlich schon so. Es ist schon eher eine technische Sache in dem Fall, also er hat jetzt nicht den krassesten Plot oder so, sondern der Plot ist ja einfach eben, Leonardo DiCaprio will einfach nur überleben und wird von einem Bär angefallen. Aber er ist halt technisch so unglaublich geil gemacht. Also für mich ist es einfach ein neues Level an Filme machen, was der Typ da durchzieht. Vor allem dieser Kameramann ist einfach unschlagbar. Und deswegen, also das war halt ein Film, also das war halt der Film, wo ich im Nachhinein einfach drüber nachgedacht habe, der hat mich halt am meisten aus meinem Sitz gerissen im Kino. Ich saß da einfach drin und habe einfach immer wieder an einigen Stellen gedacht, boah, krass, einfach, wie heftig ist das denn gerade? Und wie haben die das überhaupt, wenn man nicht mal weiß, wie es geht, also auch wenn man da jetzt kein Insider-Blick hat, kann man aber bei vielen Filmen oder bei den meisten Filmen, weiß man, okay, das ist ein Special Effect und das ist das und das. Und dadurch, dass die ja diesen Schnitt immer so verstecken, wie bei Birdman schon, gab es einfach Stellen, wo ich nicht mehr gewusst habe, wie geht denn das jetzt? Also ich meine, fällt ein Typ vom Baum runter und er fällt auf den Boden und dann geht die Kamera hin und das ist eindeutig ein Mensch. Aber der ist gerade irgendwie 4-5 Meter einfach auf die Schnauze geflogen, ohne da sehr kunstvoll zu landen. Und letzten Endes ist es viel Tricktechnik mit dem Schnitt. Aber einfach toll, wenn ein Film, wenn ich da drin sitze und denke, wow, krass, also ich habe keine Ahnung, wie sowas geht, aber es ist einfach der Hammer, wie es aussieht und wie es rüberkommt, eben auch was für eine Stimmung sich dann bereit macht. Und eben, läuft natürlich jetzt nicht mehr im Kino, aber war halt auch absolut dieses... Wunderschön einfach. Eben, das im Kino zu sehen war einfach großartig. Die Landschaftsaufnahmen, alles mit natürlichem Licht gedreht, dadurch wirkte es natürlich auch anders als ein normaler Hollywood-Film. Ja. Und ja, klar ist DiCaprio gut in dem Film, aber DiCaprio ist immer gut in jedem Film. Also es ist schon mehr ein Film, den ich aus der technischen Sicht heraus unglaublich gefeiert habe. Und eben, den wollte ich noch erwähnt haben. Ja, aber den Film, den Tobi wahrscheinlich meint, den wir nicht erwähnt haben, der bei dir scheinbar nicht so weit oben ist. Eben, Arrival ist bei mir Platz 2 und eben, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was rein von der Story und von der Darbietung das Beste war, dann würde ich Arrival als besten Film des Jahres bezeichnen. Aber Revenant ist halt einfach so unglaublich toll gemacht, dass ich den einfach da oben lassen muss. Aber Arrival, also wer Arrival nicht gesehen hat, ich weiß nicht, ob er noch hier und da in den Kinos läuft, macht das unbedingt, weil das ist wieder so ein Film, den gucken wahrscheinlich nicht so viele Leute und das sendet dann auch immer eine Message, dass dann solche Sachen nicht gemacht werden. Das ist ein Film, wo man mitdenken muss. Das ist nicht. Also wenn man was auf sich hält als Filmgucker, und das tut man vermutlich, wenn man den Podcast hört, dann ist das wie 2001. Das ist ein Film, den sollte man schon mal gesehen haben. Ja. Also ich will das jetzt nicht direkt mit 2001 vergleichen, aber es kommt aus einer ähnlichen Richtung. Ja. Und es ist jetzt nicht, es wird vermutlich nicht den Kultstatus erreichen, den 2001 erreicht hat. Aber es ist was man halt, so als wenn man Fight Club, das hat im Kino auch keiner geschaut, aber heute kennt jeder Fight Club und genauso ist es mit Arrival vielleicht, ja, vielleicht nicht ganz so, aber... Ja, ein großartiger Film, eben von dem Regisseur überhaupt der letzten Jahre, von Denis Villeneuve. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs halt richtig ausgesprochen. Das wird bei jedem Podcast witzig, weil immer wenn ich einen Film von dem bewerte und ich bin mir halt nie so ganz sicher, ob ich es richtig ausspreche, aber... Denis Villeneuve? Genau, einfach immer so ein bisschen, wir haben gerade Mikroprobleme, deswegen konnte ich das jetzt nicht hören. Ja, und der macht halt diesen ganz... Wenn du den Namen sagst, dann wusste ich. Ja, auf jeden Fall hat er die letzten Jahre einfach ein paar krasse Filme gemacht. Nicht jeder immer absolut perfekt oder so. Also Sicario war nicht ein perfekter Film, aber auch... Was? Wo war Sicario nicht perfekt? Da habe ich irgendwie was anderes erwartet. Ich hatte irgendwie... Was? Sicario war der Film. Ist der spannendste und der war der Wahnsinn, dieser Film. Ich bin mir nicht sicher, ob du gerade sarkastisch bist. Der Film war, der war groß. Er war spannend und er war, toll gedreht, aber gerade bei diesem Regisseur erwarte ich mittlerweile in den Film ein bisschen Aussage, weil er halt eben Enemy damals nicht gesehen hat, war halt hochinterpretativ und eine abgefahrene Message und dann habe ich halt eben, und Prisoners hat das auch noch zugelassen, eben offenes Ende und solche Geschichten bei Prisoners, also eben, er hatte so ein bisschen den Zuschauer herausgefordert und Sicario war insoweit ein bisschen linear, also ich fand ihn nicht schlecht, ein cooler Film, aber eben, ich fand halt Enemy, Prisoners war richtig gut und jetzt Arrival ist auch, selbst Arrival ist einfach, glaube ich, der beste Film, den er bis jetzt gemacht hat und eben, jetzt, wir haben 2017, dieses Jahr kommt dann tatsächlich seine Fortsetzung von Blade Runner. Wie ist er? 2046? 2049, glaube ich, oder sowas. Irgendwie sowas ist hier. Blade Runner 2049. Und weiß nicht, ob das so schlau ist, dass er sich jetzt an eine Fortsetzung von einem Klassiker ranwagt, aber generell macht er krasse Filme und einfach immer was ganz anderes auch. Das finde ich das Tolle, dass der wirklich ganz verschiedene Thematiken auch nimmt und anpackt. Und eben in Arrival, muss ich auch so mit sagen, ist, glaube ich, die Schauspielerin des Jahres, Amy Adams. Mhm. Auch wenn ich kein Batman vs. Superman-Fan bin, aber allein schon mit Nocturnal Animals und Arrival war sie, ist sie zweimal in meiner Top 5 oder so vertreten. Und deswegen also Arrival unbedingt anschauen, wenn man die Möglichkeit hat. Also kleiner Film, was zum Mitdenken, also hier nicht mit 5 Pinkelpausen oder so, sondern wirklich drin sitzen bleiben und nicht erwarten, dass man alles gefüttert bekommt, ununterbrochen und immer Wiederholungen, damit der Zuschauer das ja kapiert, sondern man muss dabei sein und auch bewusst diesen Film sehen wollen. Es ist ein ruhigerer Film, es ist eben, es geht um Alien-Invasion, aber es ist kein Independence Day. Es wird hier nicht, irgendwelche weißen Häuser zerstört oder so. Leute, die am Ende von Inception nicht wussten, was passiert ist, die sollten sich Arrival nicht angucken. Also wer das ernsthaft auch als immer noch eine große Herausforderung empfindet, irgendwie Inception zu interpretieren. Ja, keine Ahnung, so ganz, also das wird auch ganz logisch erklärt. Das wird Arrival im Grunde auch. Also Arrival wird auch sehr logisch. Man muss halt dabei sein. Eben, manche Leute haben vielleicht auch in Inception eine halbe Stunde nicht mitgeguckt und dann dachten sie am Ende, oh, da habe ich jetzt sicher irgendwas nicht verstanden. Weil es ist einfach nur ein kleiner Wink. Mein allerliebstes Kinoerlebnis hatte ich, also es waren zwei und die waren beide in Interstellar. Einmal ist ein Typ aufs Klo gegangen, kam dann 10 Minuten später wieder zurück und dann ist gerade das ganze Zeug passiert mit Matt Damon. wo sich seine wahre Intention rausgestellt hat. Mhm. Und dann kommt der Typ zurück, ich kannte den nicht, und lehnt sich so zu mir rüber und fragt so, was ist denn gerade passiert? Scheiße. Keine ja, Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. So. Ich erkläre ihm doch jetzt nicht eine Viertelstunde lang, was da passiert ist, während da immer wie Scheiße am Dampfen ist. Ja. Und dann kam ja das Ende mit dem Bücherregal, wo eigentlich absolut klar war. Spoiler für Interstellar, nur so nebenbei, Leute. Ich hatte nur Bücherregal. Und dann war halt absolut klar, wo der jetzt da gerade ist. Mhm. Und dann, nach 10 Minuten, nachdem es offensichtlich war, was da gerade passiert, hört man so im Publikum, ach, das ist ja das Bücherregal. Ah, das Bücherregal! Überall der ganze Saal. Und ich dachte mir, Mensch, Kinder, mit wem sitze ich denn hier im Kino? Habt ihr alle einen Kuh von 5? Nee. Ja, also es ist kein Film für, wenn man mal spontan ins Kino geht. Es ist ein bewusst, also man muss da bewusst Bock drauf haben und auch ein Film, der eben, wo man nicht abschalten kann, sondern wo man dabei sein muss. Und der Grund, warum er bei mir nicht in den ersten Platz gemacht hat, wenn man das nach Plätzen sortiert, ist der, dass ich finde, dass die optisch ein bisschen sparsam rangegangen sind. Also sicherlich die Raumschiffe, das ist super und sowas, aber... Ja, nee, eigentlich auch aber nicht. Aber nicht jetzt spoilern, bloß nicht. Also Arrival muss man wirklich blind reingehen. Bloß, also Arrival würde ich wirklich gern Spoiler vermeiden, weil das einfach ein Film ist. Aber sie hätten die Optik epischer machen können. Das ist schon ein Film, der auf der großen Leinwand gut kommt, aber es ist kein Film, den man auf der großen Leinwand sehen muss. Weil ja, das die Optik hat er halt nicht. Weil es ja eigentlich eine kleinere Story ist. Es geht um eine Person im Grunde. Und ist ja auch okay, ist ja auch gut, aber das fand ich halt, hätte man vielleicht noch besser machen können. Ja. Nee, aber das, also ich habe nichts mehr übrig. Falls ihr noch irgendwas habt, das waren so meine Highlights dieses Jahr. Toni. Ja, stimmt. Falls du mit Toni erstmal noch reden möchtest, dann musst du leider alleine reden, also wirst du von uns nicht viel Feedback bekommen. Ich rede unglaublich gerne über Toni Erdmann, weil das einfach ein Wunder von dem Film ist. Es ist absolut merkwürdig, dass dieser Film so gut funktioniert, wie er funktioniert. Und ich habe echt viel gelacht in diesem Film. Vor allem gegen Ende dann. Und wie ich gestern erfahren habe, da ja zurzeit Ich Daniel Blake läuft, der ja die Goldene Palme anstatt Toni Erdmann bekommen hat, habe ich mich mit Kinogästen unterhalten. Und viele haben den Toni Erdmann gar nicht gesehen und meinten, naja, sie haben den Trailer gesehen und das sieht halt albern aus. Aber der Film, da geht es über so viel mehr als diese Albernheiten von diesem Toni Erdmann. Die spielen, also ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen könnte, dass dieser Film albern ist. Ich war relativ perplex, weil die Albernheiten, die er macht, die sollen ja so fremdschämenmäßig sein, weil die Tochter schämt sich ja für ihn. Und es baut sich halt echt den ganzen Film über eine Beziehung zwischen Mutter und Tochter, sag ich schon, Tochter und Vater auf, die halt dann am Ende in dieser großartigen Partyszene aufgelöst wird und dann zum recht stillen und einfachen Ende kommt. Also ich mochte den Film wirklich sehr, sehr gerne, habe ihn jetzt auch schon 3-4 Mal gesehen. Ich könnte mir den immer wieder angucken. Ich kenne so einen der wenigen Filme, wo ich nicht sitzen geblieben bin im Kino. Also... Nach einer Stunde habe ich aufgegeben und dann irgendwann habe ich mal die letzte Stunde gesehen und zwischendrin ein bisschen was. Also eben, muss man fairerweise sagen, ich habe ihn nie ganz am Stück gesehen. Also dreiste ich mir jetzt auch nicht eine komplette Kritik zu dem Ganzen, aber es spricht halt nicht für meinen. Also eben, wenn ein Film mich nicht im Stuhl hält, dann ist immer schwierig bei mir. Also dann, weiß nicht, also, aber manchmal kommt das vor. Diese richtigen Klassiker, das wird vielleicht auch ein riesen Klassiker werden. Manche Klassiker, die erschließen sich nicht. Eben zum Beispiel Blade Runner. Der erste Blade Runner, ich habe nur die normale Kinofassung davon je gesehen. Ich verstehe nicht, warum das so Kult ist. Ich finde den ersten... Ich muss mal diese Director's Cut Version sehen, die ist angeblich komplett anders. Aber es gibt manchmal so Klassiker, die erschließen sich mir nicht. Oder nicht der Hype dahinter erschließt sich mir nicht. Aber ja. Ja, man muss sich... Also bei Toni Erdmann muss man sich schon drauf einlassen. Also man muss schon wissen, okay, man sieht jetzt hier keine 1,5 Stunden lange leichte Komödie, sondern es ist echt was für den Kopf, wo man mit dabei ist und wenn man das kann, sich so lange drauf einlassen, dann... Was du gerade nur andeutest, er dauert halt auch 3 Stunden. Ja, das ist 2 Stunden 40. Aber man sollte jetzt nicht reingehen und denken, ach Mensch, jetzt muss ich hier 2 Stunden 40 drin sitzen, weil der Film kommt einem eigentlich nicht so lange vor. Zumindest ging es mir so. Ich hab diese knapp 3 Stunden nie gespürt. Okay. Nee, also ich schon sehr stark. Also für mich hat er also von Anfang an eben sehr langsam entwickelt er sich halt und ja, aber das ist wahrscheinlich auch mit der Einstellung rein, oh, jetzt ist hier nicht, ich wusste nur, dass er gut sein soll und dass die Kritiker ihn feiern, aber das war bei Wild auch so und manchmal eben. Mhm. Bei Rival hatte ich auch vorab gehört, dass die Kritiken ihn super gut finden und hat dann eben versucht, da jetzt halbwegs ohne Erwartung reinzugehen und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Ich kann nicht genau sagen, woran es da jetzt lag, aber auf jeden Fall ein Film, den viele sehr gefeiert haben und der sicher dann irgendwie auch, also eben mal schauen, wenn er jetzt wirklich für die Oscars nominiert wird als bester fremdsprachiger Film, dann wird er auch nochmal ein bisschen in den Fokus geraten, international. Hoffentlich. Ja. Der Film hat es verdient. Ja, ich glaube, das war es soweit, oder? Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas übrig habt. Irgendwas, wo ihr sagt, oh Gott, den haben wir nicht erwähnt. Das ist so unglaublich gut. Oder unglaublich schlecht. Ich glaube, ja. Ich bin eigentlich versorgt soweit. Du sowieso, ne? Ich sowieso. Also ich glaube, zusammenfassend, Tony Erdmann, Captain Fantastic und The Revenant. Sind die Sachen, die wir uns ausgesucht haben, als die besten Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben. Ja, wobei man Arrival schon auch noch mitzählen kann, haben wir alle gesagt, das ist gut. Da würde ich auch The Lobster noch gerne mit reinnehmen und Nocturnal Animals, klar. Also, eben, also es gibt ja schon auch so ein paar kleinere Tipps, die man sich schon mitnehmen kann. Ich hoffe auch, dass jetzt nicht jemand irgendwie zur 1 Stunde 30 Minuten gesprungen ist, um zu gucken, hey, was ist denn das Beste? Ich wollte jetzt nicht wissen, was der Rest so war. Gut, dann kann man es auch gleich lassen. Also es gab ein paar gute Sachen in diesem Jahr. Und es waren wieder mal, nur so als Abschluss zu sagen, bei uns allen Sachen, die eben nicht irgendwie Teil 2 von irgendwas sind, die nicht Teil von irgendeinem cineastischen Universum sind oder immer, sondern eben diese kleinen, fast einfachen Filme in allen drei Fällen. Also gut, The Revenant war eher was Größeres, aber wenn man es Arrival nimmt, Captain Fantastic, alles so Sachen mit, keine Ahnung, ein paar Millionen, also sicher im Sinne von Tony Erdmann, deutsche Filme sind ja deutlich günstiger noch. Keine Ahnung, was der gekostet hat, aber eben nicht die klassischen Sachen, die wir eigentlich sehen sollten laut den Studios, wo es heißt, hey, guck dir an. Den machen wir extra so, dass da jeder Bock drauf hat. Nee, eindeutig nicht der Fall. Auch The Revenant war nicht groß besucht oder so, als wir den damals gesehen haben. Aber der war auch der war relativ weit vorher bei den erfolgreichsten Filmen in Deutschland, ne? Ja, naja, so, stimmt, der war in der Top 10 drin. Okay, krass, weil immer als wir den gesehen haben, war halt nur irgendwie zum Drittel besetzt oder so. Ja, aber da muss man halt dazu sagen, dass der den Oscar-Hype ganz gut mitnehmen konnte. Ja stimmt. Der profitiert von DiCaprio. Ja nicht nur von DiCaprio, ja stimmt, so DiCaprio schon auch, aber halt auch perfekt zu den Oscars. Ja. Platz 8, ja. Naja gut, dann wäre es das in diesem Sinne mit dem Jahr 2016 und dann sehen wir uns wieder für die guten und schlechten Sachen in 2017. Danke an Tobi und Tobi für diese absurd langen Podcasts dann immer am Ende des Jahres, aber geht nicht anders. Man muss ein bisschen über Batman vs. Superman reden. Ja, das war ja wohl der kleinste Teil. Nee. Okay, dann ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. The Topher Offer.